Gut, beginnen wir mal mit der Veranstaltung des heutigen Abends, die sich mit der Fußball-Weltmeisterschaft und allem, was es da drumherum an Spektakel gibt, befassen will. Es ist ja eigentlich nicht üblich, dass Nationen miteinander spielen. Der Wettkampf, der zwischen Nationen in der Hauptsache stattfindet, der läuft auf ganz anderen Feldern ab als auf dem Fußballfeld. Auf der einen Seite sind diese Nationen eingeschaltet in einen Weltmarkt. Da wollen sie mit ihren internationalen Geschäften ihre nationale Geldvermehrung voranbringen. Und in der Kooperation, die da gepflegt wird, gibt es Streits, auch heftigerer Art. Die einen praktizieren unfaire Handelsschranken. Die anderen haben falsche Wechselkurse, sowas wird China im Moment vorgeworfen. Südkorea hat mit Dumpingpreisen den deutschen Schiffbau ruiniert. Es gibt also sehr viele Geschädigte, neben den Erfolgen, die auf diesem Feld des wirtschaftlichen Wettkampfs um die Reichtumsvermehrung stattfindet. Und es gibt zum Zweiten eine politische Betreuung dieses Geschäfts. Durch politische Gewaltakte festgeschrieben werden, wie in der WTO beispielsweise, wer sich an Zölle halten muss, wer keine erheben darf und so fort. Und es gibt drittens schließlich auch noch dieses Extrem, dass Nationen über die Gegensätze, die sie auf dem Feld ihres wirtschaftlichen Wettstreits und ihrer politischen Ordnung gegeneinander auftürmen, ihre vitalen Interessen, wie Sie sagen, so sehr verletzt sehen, dass sie ihr Militär einschalten, Kriege führen, wie derzeit im Irak und demnächst womöglich im Iran. So eine Fußball-Weltmeisterschaft, wie wir die jetzt erleben, das ist die Fortsetzung dieser Nationenkonkurrenz auf einem anderen Feld, neben dieser wirklichen Konkurrenz. Ein Wettstreit, der nicht auf dem Schlachtfeld, sondern auf dem Spielfeld stattfindet. Und dass es die Nationen sind, die hier die maßgeblichen Subjekte der ganzen Veranstaltung ausmachen und nicht irgendwelche Freunde des Ballspiels, das kann man der ganzen Organisation des Spektakels leicht anmerken. Der Organisator der ganzen Veranstaltung sind, wie gesagt, nicht Kickervereine oder Fanclubs. Der Organisator ist der Staat selber. Der unterhält sogar ein Sportministerium. Zumindest ist das Sportministerium eine Abteilung des Innenministeriums. Die Eröffnung so einer Weltmeisterschaft ist Sache des Bundespräsidenten. Wer spielt eigentlich bei so einem Turnier? Auch aufschlussreich. Antreten tun da gegeneinander Nationalmannschaften. Immerhin bedeutet das, dass der Pass eines Kickers wichtiger ist als sein Können. Wer kommt in die deutsche Nationalmannschaft? Das erste Kriterium, unabhängig davon, wie geschickt jemand den Ball bearbeitet, ist die Frage, welchen Pass hat er? Ist er ein Deutscher? Nur ein Deutscher kann in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Auf dieser Grundlage gibt es natürlich auch das Umgekehrte. Dass eine Nation mit ihrem Spielermaterial auf dem Rasen Ehre einlegen will, also sucht man Schwarze oder andere Kicker fremder Nationalität, die wegen ihrer Spielkunst eine geeignete Verstärkung wären, und die werden schnell vorher noch eingebürgert, sodass sehr zum Verdruss der NPD und anderer in der deutschen Nationalmannschaft 30% Importware spielt. Der dritte Punkt, der auffällt, ist, die Nationalmannschaften, die da gegeneinander antreten, die produzieren Sieger, und Verlierer. Und es ist kein Missgriff des Kommentars, wenn man hinterher mitgeteilt bekommt, Deutschland hat gewonnen gegen Polen. Da ist nicht einfach eine Elf, so viel laufen ja auf, eine Elf siegreich gewesen, sondern da ist ein Land siegreich gewesen gegen ein anderes. Das Siegerkollektiv, das dann gefeiert wird, Deutschland hat gewonnen, das hat deutlich mehr als 11 Mitglieder, eigentlich 80 Millionen. Und daran merkt man, Nationalmannschaft, das meint nicht einfach das Arglose, dass man 11 Spieler aus Deutschland zusammenwirft, sondern die, die man da aus Deutschland zu einem Team zusammenschließt, die spielen wirklich für Deutschland. Das sagen sie auch selber so. Wenn ein Nationalspieler in den Kreis der Auserwählten vorgedrungen ist, dann darf der in der Sportschau zu Protokoll geben, dass es für ihn eine Ehre ist, in der Nationalmannschaft zu spielen. Was bedeutet das, wenn er sagt, das ist für mich eine Ehre? Er empfindet es als Auszeichnung, dass er dem nationalen Team dienen darf. Und dass es um sowas wie einen Dienst an einer höheren Sache geht, das sieht man auch an der Eröffnung der Spielchen. Da wird eine Nationalhymne abgesungen und die Nationalfahne aufgezogen und das Publikum hat sich, wenn sich's an die Anstandsregeln hält, von den Rängen zu erheben. Aus Respekt, ja wovor? Nicht vor dem Ball. Der hätte das nicht nötig, der erfreut sich auch nicht daran. Aber aus Respekt vor der Nation. Diese Fortsetzung der Konkurrenz von Nationen auf dem Spielfeld, neben ihrer wirklichen Konkurrenz, die sich um den Stoff Reichtum und Macht dreht, diese Konkurrenz neben der Hauptsache bleibt gleichwohl auf diese Hauptsache bezogen. Zunächst noch ganz formell, dass wir diesen Nationenvergleich auf so einem Nebenkriegsschauplatz erleben und das auch gewolltermaßen so sein soll, ein Spiel, in dem sich Nationen vergleichen. Das machen die Nationen darin deutlich, dass auf dem Spielfeld, anders als in der wirklichen Welt, jede Nation gleich viel zählt. Egal wie reich eine Nation ist, Togo oder Frankreich, egal wie viel Militär sie hat, Iran oder USA, auf dem Spielfeld sind 11 Spieler die Vertreter einer Nation. Jede Nation wiegt gleich viel. Und zum Zweiten, auch daran merkt man, es ist ein Spiel, das die Nationen da als Wettkampf organisieren. Es geht um nichts, jedenfalls um nichts Materielles. Es geht nicht um Gelderträge. Eine Nation ist auch nach einem WM-Sieg nicht reicher, ihre Währung nicht gestiegen, die Anzahl der Truppen nicht größer. Materiell betrachtet geht es in all den Belangen, die für die Nationen den wirklichen Stoff ihrer harten Konkurrenz ausmachen, um nichts. Und andererseits, ideell geht es allen Nationen so ziemlich um das Höchste. Es ist für die Nationen eine Frage der Ehre. Wie man bei so einer Weltmeisterschaft abschneidet, ob man gewinnt oder verliert. Und ihr kennt alle aus den Zeitungen oder Talkshows diese martialischen Töne, wenn so ein Maradona etwa über den Nationalcoach der Argentinier sagt, entweder wir bauen ihm nach dieser WM ein Denkmal oder wir schneiden ihm den Hals ab. In den großen Nationen findet man öfter auch den Tonfall, dass die das Ganze etwas tiefer hängen und sagen, auch wenn wir nicht Weltmeister werden, das ist nur ein Spiel. So sagt man manchmal in Deutschland, das ist nur ein Spiel. Und insofern hängt davon nicht wirklich ab, was aus dieser Nation wird. Und daran merkt man an dieser quasi lockeren Einstellung zum Spiel, dass eine Nation einen Spielerfolg durchaus wünscht, aber zum Unterstreichen ihrer wirklichen Größe bei Geld und Macht und nicht als Ersatz für wirkliche Größe. Und weil sie die wirkliche Größe in Sachen Reichtum und Macht vorzuweisen haben, können sie sich ein wenig großzügig geben und müssen nicht auf dem Sieg bestehen. Andererseits, um dieser Nation und ihren Erfolgen ein Glanzlicht aufzusetzen, ist es auch stark gewünscht, dass man Erfolg hat. Das wäre todsicher in Deutschland als Schande gegeißelt worden, wenn Deutschland im Eröffnungsspiel gegen Costa Rica rausfliegt. Umgekehrt bei den Kleinen als Spiegelbild dazu, Togo oder die Seychellen, die werden als exotische Fußballzwerge belächelt. Warum eigentlich? Die mögen zwar kleiner an Volk und Raum sein, aber 11 Leute kratzen doch auch die alle mal zusammen, um solche Ackerbolzer auf den Rasen zu stellen. Aber dass man über die denkt, naja, eigentlich sind das Ausnahmefiguren, die nicht wirklich richtig dazugehören. Es kommt daher, dass man bei denen den Verdacht hat, die suchen mit ihrem überschäumenden Ehrgeiz den Erfolg auf dem Spielfeld so sehr, weil sie mit dem spielerischen Erfolg den nicht vorhandenen wirklichen Erfolg der Nation ersetzen wollen. Das trägt ihnen den Verdacht ein, dass sie eine merkwürdige Nummer in diesem Zirkus sind. Und es macht deutlich, wie alle Nationen zu diesem Sportzirkus stehen. Sie wollen sich als Nation in alledem, was sie auf den wirklichen harten Feldern der Konkurrenz sind und vorzuweisen haben, repräsentieren als Glanzlichter, die mit ihrem sportlichen Erfolg den materiellen unterstreichen. Wenn man das mal so als erstes Schlaglicht nimmt in Bezug auf die Fußball-Weltmeisterschaft, dann könnte man das etwa so zusammenfassen. Den internationalen Vergleich der Nationen, ihren Wettstreit, den gibt es in dieser Welt doppelt. Einmal als Ernst. Da geht es um Reichtum und Macht und manchmal endet es auf dem Schlachtfeld. Und dann gibt es ihn noch einmal als Spiel in diesem internationalen Sportzirkus. Da trifft man sich auf dem Spielfeld. Und die Frage, der ich im Folgenden nachgehen möchte, ist die: Was ist der Grund für diese merkwürdige Verdopplung? Wie kommt es, dass Nationen, die sich auf Weltwirtschaftsgipfeln in Währungsfragen nicht selten heftig streiten, dass Nationen, die mitunter sogar bis zum Krieg gegeneinander aufgelegt sind, diesen harten Gegensatz ergänzen um ein Spiel, in dem alles so aussieht, als wären sie ein Herz und eine Seele. Denn sonst spielt man ja nicht miteinander. Was ist der Grund für diese Verdopplung? Der erste Punkt, der zur Erklärung was beiträgt, ist der: Die Staaten, die sich um den internationalen Reichtum schlagen, um ihren Anteil daran zu mehren, schädigen sich dabei wechselseitig. Das, was die eine Nation verdient, steht für das Verdienen der anderen nicht mehr zur Verfügung. Der, der eine Währung zur Hartwährung gemacht hat, der hat das deswegen vermocht, weil er eine andere zur Weichwährung macht. Hart ist eine Währung ja nur im Vergleich zu einer anderen, die weich ist. Also schädigen sich Nationen, sind aber aufeinander angewiesen, brauchen sich, um den wirtschaftlichen Verkehr, um das Geldverdienen fortsetzen zu können. Und deswegen ergänzen die ihre gegensätzliche Kooperation, die sie da in Wirtschafts- und Politikdingen pflegen, um ein eigenes kulturelles Überbauphänomen, indem sie eine positive Gemeinschaft der Staaten vorstellen. Wir ziehen an einem Strang, und das machen wir darin deutlich, dass wir spielen, so als seien gleichgerichtete Interessen am Werk und nicht Gegensätze staatlicher Interessen, die einander wechselseitig Schaden zufügen. Warte mal, ich habe eine Frage kurz dazwischen. Ja. Und zwar zu dem Weil. Weil du hast jetzt gerade ja so ausgeführt, dass du gesagt hast, weil sie Gegensätze haben, ökonomischer Natur, nicht nur, aber auch, weil sie Gegensätze haben, deshalb suchen sie nach einer Form, das auch anders darzustellen, sage ich es mal so. Und das Weil, das verstehe ich einfach noch gar nicht, weil da fehlt mir noch das Argument dafür. Also erst einmal habe ich es jetzt bloß als, es gibt den ökonomischen Gegensatz sicher und es gibt ein Fußballspiel als getrennte Veranstaltung. Aber wie erklärt sich das Weil? Also was ist der Inhalt von dem Weil oder wie kommt das zustande? Die Schädigung von Nationen wirft ja immerhin in solchen Nationen die Frage auf, will man das weiterhin so machen oder nicht? Um vielleicht einige Extremfälle anzudeuten. Es hat ja Staaten gegeben, die auf dem Standpunkt gestanden waren, das wollen wir nicht so weitermachen. Der ganz große Ausnahmefall der Weltgeschichte war die Sowjetunion, die schon prinzipiell gesagt hat, sie will diesen weltweiten Kapitalismus nicht. Sie verbietet den Geschäften, den Geschäftsleuten des Westens, auf ihrem Territorium zu handeln und zu kaufen. Es gibt aber auch Ausnahmeversuche in der westlichen Hemisphäre. Nicaragua stand einmal auf dem Standpunkt. Kuba steht ein wenig noch bis heute auf diesem Standpunkt. Staaten, die gemeint haben, auch Venezuela hat solche Anflüge, sie sind nicht Nutznießer, sondern Geschädigte einer Weltwirtschaft und wollen deswegen die Kooperation aufgeben. Darauf antworten Staaten, die maßgeblich diese weltwirtschaftlichen Verkehrsregeln bestimmen. In der ganz groben Hinsicht damit, dass sie solche Ausreißversuche mit Gewalt unterbinden. Nicaragua ist ein Fall dieses Kontrakrieges geworden. Kuba steht bis heute unter Sanktionen und wird schwer dafür abgestraft, dass sie sich immer noch diese Ausnahmeposition genehmigen, keinen reinen marktwirtschaftlichen Kapitalismus auf ihrem Territorium zuzulassen. Und die dritte Position dazu ist, den anderen Nationen deutlich zu machen, dass ihr Interesse in der weltwirtschaftlichen Organisation, in der sie geschädigt sind, einen Platz haben soll und Anerkennung verdient. Und das ist die Einladung, dass der Umstand, dass sie als Interesse anerkannt sind, dafür zu nehmen, dass die Schädigung nicht der Zweck ist, sodass sie in diesem weltwirtschaftlichen Betrieb ihren Platz und in der Perspektive auch ihr Auskommen haben. Vielleicht, weil du diese Frage aufwirfst, gleich weitergedacht am Fall Iran. Es gibt ja Staaten, die sich der festgefügten Ordnung in Wirtschaftsdingen wie auch in der Frage der politischen Etikette und der Anstandsregeln, die auf dem diplomatischen Parkett gelten, widersetzen. Iran ist gerade so ein Staat. Der will einen atomaren Kreislauf und eine autonome Verfügung darüber. Und das wird von den westlichen Staaten als Unbotmäßigkeit, als Machtverschiebung gegeißelt, die sogar mit einer Kriegsdrohung belegt wird. Mit dem Argument, wer autonom über das Atom verfügt, macht am Ende das, was wir selber gemacht haben. Atombomben bauen. Das dürfen die nicht, das verbieten wir. Jetzt ist die Merkwürdigkeit, dass der Wille der Staaten, einen Regelverletzer zurechtzustutzen, auf dem wirklichen Feld der wirklichen Politik, damit korrespondiert, dass in der Frage der Fußballweltmeisterschaft eine große Diskussion angeschoben worden ist, ob Iran überhaupt teilnehmen darf, ob, jetzt kommen lauter Auffächerungen desselben Standpunkts, ob die Mannschaft einreisen darf, aber der Präsident des Landes nicht, ob der Vizepräsident einreisen darf und die Mannschaft, aber der Präsident nicht. Nach meinem Kenntnisstand ist der letzte der gültige. Der Vizepräsident darf einreisen, die Mannschaft auch, der Präsident nicht. Was merkt man daran? Dass der Wille zur Kooperation in der wirklichen Politik sich sein Abbild verschafft und gepflegt wird auf dem Nebenkriegsschauplatz Sportzirkus. Und dass die Gegnerschaft, die sich auf dem wirklichen Politikfeld auftut, ausgedrückt wird oder eben vermieden wird, weil man den Gegensatz nicht hat, auf dem Feld der Fußballweltmeisterschaft. Du kannst umgekehrt sagen, die, die als teilnehmende Staaten zugelassen sind, die stehen in dem Konsens, dass sie unter den vorgegebenen weltwirtschaftlichen Regeln Teilnehmer sein wollen und vom Standpunkt der maßgeblichen Organisatoren des weltwirtschaftlichen Regelwerks auch Teilnehmer sein dürfen. Von Iran gibt es quasi ein Halbverbot. Das vielleicht so mal als erste Erläuterung zu dieser Anfrage. Dass aber diesen Kooperationswillen neben der laufenden Schädigung, die sich die Nationen zufügen, politisch zu dokumentieren und zu demonstrieren, das hat durchaus auch anderes Material, an dem sowas vollzogen wird. Es gibt einen Kulturaustausch und es gibt internationale Musikwettbewerbe, Eurovision und so einen Kram. Davon gibt es etliche Ausformungen. Der Sportzirkus, Olympiaden und speziell die Fußballweltmeisterschaft, von der wir jetzt reden, die hat noch einige besondere Momente an sich, weil in dieser Fußballweltmeisterschaft nicht nur die Nationen ihren Willen zum Konsens und zur Kooperation auf dem Spielfeld ausdrücken, sondern weil das ein großes Angebot an den Patriotismus der Völker ist. Das ist eine Massenveranstaltung für die Völker. Da gehen nicht die Pinguine mit Fliegen auf eine Kulturveranstaltung, sondern da laufen Millionen, ja, wenn man den Berichterstattern glauben darf, Milliarden vor die Fernseher und vor die Großleinwände und in die Stadien und fiebern mit ihren Nationalmannschaften mit. Es ist, das ist meine zweite Bestimmung, die ich im Folgenden erläutern möchte, es ist dieser Sportzirkus ein Angebot an die Vaterlandsliebe der Völker und ein Stück Pflege des Patriotismus. Das hat zwei Momente in sich. Das eine ist unübersehbar. Es ist eine große Erlaubnis, den Patriotismus auszuleben wie noch nie. Man kann mit fliegenden schwarz-rot-goldenen Fahnen in großen Horden Fußgängerzonen verstopfen. Wenn es gestern drei Leute von der NPD gemacht hätten, dann wäre das eine unangemeldete Demo gewesen. Das wäre verboten worden. Heute machen das Tausende oder Hunderttausende und es ist nicht nur nicht verboten, sondern geradezu erwünscht und wird als patriotisches Großereignis gefeiert. Dazu gleich mehr. Und es hat eine zweite Seite, dieses Angebot, was die Vaterlandsliebe der Massen angeht. Es wird nämlich neben der Heimatliebe das Ideal der Völkerfreundschaft gefeiert und gepflegt. Der Patriotismus wird kultiviert, damit er staatsnützlich ist, weil eine globalisierte Welt so etwas haben will wie einen weltoffenen Nationalismus. Man will glühende Patrioten, aber nicht solche, die gleich jeden Mann aus Togo in Berlin-Kreuzberg abstechen, weil er sich in eine No-Go-Area verirrt hat. Mit denen möchte man ja vielleicht auch noch Handel treiben. Das ist die zweite und maßgebliche Seite an diesem Sportzirkus, der jetzt in dieser Fußballweltmeisterschaft seine Hochzeit hat. Und das möchte ich im Folgenden ein bisschen erläutern. Warum ist denn der Patriotismus so pflegebedürftig? Worin besteht denn das Angebot, das er gemacht bekommt? Warum ist Fußball dafür, Fußball, wo man doch denkt, da geht es um nichts Politisches, dafür so brauchbar? Um mit dem Grundsätzlichen anzufangen, warum der Patriotismus pflegebedürftig ist. Das ist ja mal schlicht und bei Lichte betrachtet gar keine so leichte Sache, sein Vaterland zu lieben. Das ist schon deswegen nicht leicht, weil eigentlich das Objekt für erotische Neigungen gar nicht taugt. Das gibt's, dass ein Bursche ein Mädchen liebt oder umgekehrt. Das geht mittlerweile auch durcheinander. Wie auch immer. Aber in all diesen Fällen, ob Männlein ein Weiblein liebt oder umgekehrt oder durcheinander, ist das Objekt der Begierde überhaupt dafür geeignet, dass sich darauf liebende Gefühle richten. Aber das Vaterland, das ist groß. Das enthält viel. Das enthält die Fabrik, in die man morgen arbeiten geht. Das enthält das Finanzministerium, an das man künftig 3% mehr Steuern zahlt. Das enthält die Ölmultis, die einen an der Zapfsäule ausnehmen. Dies alles mit einer Klammer versehen, das soll Gegenstand einer liebevollen Zuneigung sein können. Und zum Zweiten habe ich schon angesprochen, das Objekt der Begierde ist ja nun eines, das den Menschen aus ihrer alltäglichen Praxis auch als eines vertraut ist, das manche Härten serviert. Das Vaterland, das man lieben soll, das zieht nicht nur die Steuern, sondern manchmal auch die Jungs zum Kriegsdienst ein. Das ist also nicht leicht. Aber gehen tut sie offenbar, diese Vaterlandsliebe, wenn man sich dafür anstrengt und seinem Verstand einiges zumutet. Und die erste, noch ganz scheinbar arglose Zumutung besteht schlicht darin, dass die Menschen die ihnen vorgegebenen Lebensverhältnisse, in denen sie sich bewegen, weil sie sich das gar nicht ausgesucht haben, sondern einfach nur reingeboren wurden, als die für sie brauchbaren nehmen. Das ist für sie, wie wenn es von Natur aus so eingerichtet wäre, dass es Menschen gibt, die in die Fabrik gehen und für einen Lohn die Bilanz der Unternehmen aufbessern, für einen Lohn, der immer so knapp kalkuliert ist, dass es für jeden, der ihn bezieht, eine Schwierigkeit wird, über die Runden zu kommen. Es gibt einen Gegensatz zwischen Mietern und Vermietern. Der eine braucht ein Dach über dem Kopf, der andere fordert dafür Mieten, die der andere nicht bezahlen kann, weil der Lohn nicht reicht. In solchen ökonomischen Gegensätzen zwischen Arbeitnehmern und Unternehmern, Mietern und Vermietern, Käufern und Verkäufern, bewegt sich der Mensch Tag ein, Tag aus. Und er nimmt es wie die für ihn brauchbaren Lebensgrundlagen. Vom Himmel gefallen ist es nicht. Sein Staat hat sowas mutwillig eingerichtet. Der besteht in seinen Rechten auf dem Eigentum, dem Schutz des Eigentums. Aber einen Vorwurf macht keine dieser Figuren dem Staat aus dieser Einrichtung seiner Gesellschaft aus lauter gegensätzlichen Interessen. Sondern die drehen die Optik um und sind der Auffassung, dass sie im Staat nicht den Verursacher der gegensätzlichen wirtschaftlichen Verhältnisse vor Augen haben, die ihnen das Leben mitunter schwer machen, sondern dass der Staat quasi der Helfer ist, den sie als Lösung für ihre Probleme in die Pflicht nehmen wollen. Was sie nämlich wollen vom Staat ist, dass er Gesetze macht, die das jeweilige andere gegensätzliche Interesse beschränken, sodass man möglichst mit seinem eigenen zum Zug kommt. Die einen wollen vom Staat, die Mieter, dass er ein Kündigungsschutzgesetz macht. Das verhindert zwar nicht die Kündigung, setzt aber immerhin einem Vermieter Fristen. 3 Monate, 9 Monate. Man muss Rücksicht nehmen auf den Mieter. Die anderen wollen, dass der Staat die Lohnnebenkosten drückt. Na, dann gibt es eine Reform des Sozialstaats und das Kapital bekommt freie Bahn, den kleinen Leuten in die Tasche zu fassen. Die wollen sich das nicht gefallen lassen und wollen ein Recht auf Arbeit. Das kann der Staat nun nicht garantieren, weil das Eigentum entscheidet. Entlassung ist kein Verbrechen in dieser Welt. In all diesen Reflexionen wird die Gewalt, die die gegensätzlichen Verhältnisse einrichtet, angesprochen als ein Helfer in der Not, der den Leuten durch die gesetzlichen Schranken und Regeln, die er aufrichtet, es ermöglicht, sich in diesen Verhältnissen zu bewegen. Das Ergebnis ist das Bekannte. Im Schatten der Konzernbilanzen, um das mal etwas poetisch auszudrücken, da wächst die unglaubliche Zahl der sozial Schwachen heran. Arm und reich. Aber an diesem Gedanken der Leute ist etwas ganz bemerkenswert. egal wie die Leistung ausfällt. Denn immerhin, ob Mieter oder Vermieter, Bäckermeister oder Brötchenkäufer, diese gegensätzlichen ökonomischen Figuren werden sich darin einig, sie werden sich politisch einig, dass sie in einer Hinsicht alle dasselbe wollen. Sie alle wollen einen Staat, der die Gegensätze, in denen sie sich bewegen, regelt. Das ist bemerkenswert, weil jetzt eine politische Einigkeit über die ökonomischen Gegensätze tritt. Arbeiter und Unternehmer, Mieter, Vermieter werden sich darin eins, dass sie diesen deutschen Staat wollen, bejahen. Die sitzen jetzt vorm Fernseher. Dieselben Leute, die an der Zapfsäule noch auf die Multis geschimpft haben. Oder der entlassene Arbeiter, der auf die Missmanager von Electrolux in Nürnberg zeigt. Die alle sitzen jetzt gemeinsam vor dem Fernseher und brüllen: Deutschland vor, noch ein Tor. Da sind sie sich einig. Sie halten zum selben Staat und für die Mannschaft dieses Staates brüllen sie. Und selbst Leute, die hart behandelt worden sind, Hartz-IV-Empfänger, beherrschen den Satz: Mein Land hat gewonnen. Ist ja wörtlich genommen ein unverzeihlicher Missbrauch des persönlichen, des besitzanzeigenden Fürworts. Mein Land hat gewonnen, der Mann besitzt gar kein Land. Er drückt auf diese Weise aber aus, dass er getrennt davon, wie es ihm materiell ergeht, in diesem Land, zu diesem Land hält. Das Bekenntnis also zu diesem Deutschland ist offenbar durch materielle Beschädigungen gar nicht zu erschüttern, sondern die Menschen denken ganz umgekehrt. Weil dieser Staat unsere Lebensgrundlage organisiert, schafft, betreut, deswegen verdient er auch unseren Einsatz und notfalls sogar Opfer. Dafür allerdings, dafür will der Patriot eine Gegenleistung sehen. Ja, wenn er schon zu Opfern bereit ist, weil sein Land so gut ist und für ihn sein Leben organisiert, dann besteht die Gegenleistung nicht in materiellem. Dann würden die guten Patrioten spätestens mit 18, 20 die Flinte ins Korn werfen und sagen, diese Rechnung geht nicht auf. Die Gegenleistung, die sie wollen, ist ein ideeller Lohn. Die wollen nicht, dass das Land seine Güte dadurch beweist, dass ihr eigener Erfolg vorankommt, sondern dass der Erfolg des Landes vorankommt. Dass sie geistige Teilhaber sind am Erfolg der Nation, indem sie sich sonnen, sodass sie das gute Gefühl haben können: Wir gehören zum richtigen Land. Wir sind eine Gemeinschaft und wir gehören zum richtigen Land. Streift mal so durch eure Erinnerung, ob euch dafür noch Versatzstücke bekannt sind. Es gab mal eine Studentenbewegung, die hat den Lübcke verlacht. Hinterher haben die sich sogar über den geschämt. Der Lübcke, wenn richtig recherchiert worden ist, vormals ein Architekt für KZs, später dann eine steile Karriere als Bundespräsident, war des mündlichen Vortrags nicht so mächtig, wie die Redakteure der Titanic sich das so gewünscht hätten. Also fährt der Mann nach Afrika und steigt aus seinem Flieger aus und sagt: Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Neger. Dafür hat sich die Nation geschämt, weil das eine blamable Repräsentanz Deutschlands ist, auf die man doch ein Recht hat als guter Deutscher. Umgekehrt, es gibt ja auch, wir wollen das Positive nicht verschweigen, Highlights bei dem Bemühen der Patrioten, dass sie bei dem guten Gefühl auskommen, sie haben es richtig getroffen. Kaum wird der Ratzinger zum Papst, was titelt die Bild-Zeitung? Wir sind Papst. Jeder im Saal, aber auch jeder, der die Zeitung liest, fasst in einer Hinsicht den Spaß völlig richtig auf, weil Subjekt und die Position nicht zusammenpassen. Subjekt ist ja Plural, wir. Papst ist aber nur einer. Die vielen anderen, die mit ihm Papst sind, wie haben die wohl gedacht? dass es für sie und ihren Laden spricht, dass einer der ihren auf diesem Thron gelandet ist, dass sie insofern geistig Mitinhaber dieser Position sind und deswegen von dem Glanz zehren, den das in der Welt hat. Das ist das, was ich meine. Der ideelle Lohn von Patrioten, die nicht auf ihren Geldbeutel schauen und nachrechnen, hat sich die Nation für mich gelohnt oder nicht, sondern die den Erfolg der Nation und die würdige Repräsentanz dieses Erfolgs in der Welt als gelungene Entschädigung nehmen für das, worum es ihnen im Leben geht. Wir sind im richtigen Land eingetopft und in der richtigen Nation beheimatet. Natürlich hat dieses Wir-Gefühl nicht nur eine Innenseite, sondern eine Außenseite, und die ist polemisch. Dass wir Deutsche sind, die Papst sind. Dass wir sind, wie man hier unten sagt, heißt immer auch, dass die anderen nicht dazu gehören. Wir sind wir heißt, die anderen gehören nicht dazu. Es ist eine Abscheidung aller anderen, die unter anderen Staaten leben, als Nicht-Hierhergehörige. Auch übrigens nur in Klammern gesprochen, ein sehr fahrlässiger Gedanke. Könnte es denn nicht sein, dass, sagen wir mal, ein Schichtarbeiter von BMW aus Regensburg viel mehr Gemeinsamkeiten hat mit einem Arbeiter aus Anatolien, als ausgerechnet mit dem Manager von BMW, mit dem er jetzt vor dem Fernseher sitzt und brüllt Deutschland vor? Wenn man die Sache mal nicht national sortiert, sondern sozial durchdekliniert, dann scheinen mir da die Frontlinien ganz anders zu verlaufen. Staaten schätzen diesen Patriotismus der Menschen, weil dieser Patriotismus, die Liebe zum Vaterland, so etwas wie uneigennützige Dienstbereitschaft ist. Denn wer sagt, der Staat organisiert uns die Lebensverhältnisse? Deswegen ist er auch jeden Einsatz wert. Und der Lohn dafür ist das gute Gefühl, dass wir im richtigen Land zusammenstehen. Na, der lässt sich ja dann wirklich zu den Diensten abkommandieren, die der Staat mit ihm vorhat. Erst wirtschaftlich, dann politisch oder am Ende militärisch. Deswegen wird Nationalismus nicht nur von den Volksgenossen empfunden, sondern der wird auch immer von oben, damit meine ich jetzt die herrschende Klasse, gepredigt. Seid patriotisch. Noch die Merkel hat vor 2 Monaten getönt, wir brauchen eine neue Patriotismusdebatte. Jetzt brauchen wir aber gar keine Patriotismusdebatte mehr, weil er gerade live auf allen Kanälen zu haben ist. Nämlich im internationalen Fußballwettkampf. Und das möchte ich noch erläutern, inwiefern dieser internationale Wettstreit auf dem Fußballfeld ein Angebot besonderer Art ist für diesen Patriotismus. Um es mal wohlwollend zu beginnen. Die Sehnsucht nach einem Wir ist unter den Menschen sehr verbreitet. Man möchte doch ein wenig Zusammengehörigkeit empfinden, oder? Hat man sie denn nicht? Nein, das hat man nicht. Die Menschen sind der Auffassung, dass wirtschaftliche Getriebe, in dem sie ihr Geld verdienen, das ist ein streitiges Miteinander und Gegeneinander. Der Chef zahlt nicht den Lohn, den man haben möchte, der Vermieter verlangt zu viel Miete. Die Arbeitskollegen mobben einen, nur um selber befördert zu werden. Man erlebt die Welt des wirtschaftlichen Verkehrs als ein Gegeneinander und nennt es mitunter auch so, eine Ellenbogengesellschaft, wo der, der die stärkeren Ellenbogen hat, sich gegen den anderen durchsetzt. Nur mal diesen Gedanken für sich genommen, wäre meine Empfehlung, der folgenden Frage nachzugehen. Wirft das nicht ein hässliches Licht auf die sogenannten alltäglichen wirtschaftlichen Verhältnisse, in denen man sich bewegt? Da wäre doch mal darüber nachzudenken, warum ist das denn dort so unangenehm? So dass man zu dem Schluss kommt, als gutmütiger Bürger, der nichts mit Revoluzertum im Kopf hat, so etwas wie wir, Gemeinschaftlichkeit, erlebt man dort nicht. Nur von Arschlöchern ist man umzingelt. Die einen wollen das Geld von einem, die anderen wollen die Frau von einem, die machen einen schlecht. Dieses Wir-Gefühl, das entspringt dem Empfinden, der Erfahrung, dass es im wirtschaftlichen Getriebe von Gegensätzen nur so wimmelt. Das ist die Sehnsucht. Die wollen sie haben. Aber statt die wirtschaftlichen Verhältnisse dafür zu kritisieren, dass sie das nicht möglich macht, sondern dem entgegensteht, kommen die Leute vielmehr auf den anderen Gedanken, sich über diese Gesellschaft ein Wir zu denken, in dem all die, die in diesen Gegensätzen stehen, doch zusammengeschlossen sind. Wer sagt, wir halten zu Deutschland, weil wir Deutsche sind, hat ja immerhin beschlossen, denselben Laden, in dem er wirtschaftlich mit allen anderen Figuren über Kreuz liegt, nun doch als einen zu deuten, in dem es ein wirkliches Miteinander der Leute gibt. Da denken plötzlich die Leute, wenn man sie fragt über das, was sie täglich tun, kaum haben sie sich zum Wir-Gefühl entschlossen, ein zweites Mal ganz anders über ihre wirtschaftlichen Beziehungen nach. Erst sagen sie im ersten Akt, wo sie ökonomisch denken, na, der Bäcker an der Ecke, das ist der, der immer bescheißt, weil er viel zu kleine Brötchen für viel zu teures Geld verkauft. Erwischt man dieselben Leute bei der Gemütsregung, na, letztlich sind wir alle Deutsche und wir gehören in denselben Stall, wir sind aus demselben Holz geschnitzt. Da wird aus dem Bäcker, der die Brötchen bäckt, ein Mensch, der die Nahrungsmittel für alle anderen zur Verfügung stellt. Aus dem Lehrer wird einer, der die Kinder klug und weise macht, sodass sie auch Bäcker oder Arzt werden können. Die Ärzte heilen, was die Natur oder Insekten am Menschen kaputt gemacht haben. Aus allen Gegensätzen, die man aus der wirtschaftlichen Erfahrung kennt, wird im Lichte des politischen Wir-Gefühls so etwas wie ein arbeitsteiliges Miteinander, wo sich alle Funktionen ergänzen. Ironischerweise ungefähr so, wie man es der Planwirtschaft immer vorgeworfen hat, ja sowas zu machen, ein Bäcker backt Brötchen, damit alle etwas zu essen haben, das ist Planwirtschaft, das ist Hybris, sowas überhaupt zu probieren, das hat doch mit freier Konkurrenz und Markt nichts zu tun. Nein, um das Wir-Gefühl zu unterstreichen, dass es im wirklichen Leben nicht gibt, ist ihnen der Gedanke gerade recht. Und dann merkt man, was der Haken für diese Sehnsucht nach dem Wir ist, solange sich dieses Wir-Gefühl im Alltagsleben umtreibt. Da wird dieses Wir-Gefühl dauernd gestört und beeinträchtigt durch die Gegensätze, die man erfährt. Das ist nicht wirklich erlebtes Wir, wenn man sich schon wieder auf dem Treppenaufgang mit seinem Vermieter streitet, weil es ums Geld geht. Der Sportzirkus, der ist ein Angebot für diese Sehnsucht nach dem Wir. Dort wird nämlich ein Zusammenschluss angeboten. Wir alle halten zur deutschen Mannschaft, der bereinigt ist um die materiellen Gegensätze, in denen die Leute stehen. Weil es dort um das Spiel geht und den Sieg im Spiel, ist die Frage, ob der für Deutschland brüllt, Mieter oder Vermieter ist, ausgeblendet, belanglos, die sind sich eins geworden darin, ihre Gemeinsamkeit völlig getrennt von ihren im wirklichen Leben gepflegten Gegensätzen zu suchen und zu erleben. Das ist der Sportzirkus als Angebot für die Sehnsucht nach dem Wir-Gefühl der normalen Patrioten. Er blendet die Gegensätze, die dieses Bedürfnis immerfort stören, praktisch aus. Die andere Seite. Das Wir-Gefühl hat nicht nur eine Innenseite, sondern eine Außenseite. Die Innenseite, das ist das Gefühl, wir gehören zusammen, weil wir Deutsche sind. Die Außenseite des Gefühls ist, alle anderen gehören nicht dazu. Das Wir sind wir meint also im Ernst etwas Doppeltes. Erstens nämlich, dass wir zusammengehören. und dass zweitens wir zu einem Kollektiv gehören, das nicht nur Kollektiv, sondern überlegenes Kollektiv, das Beste, das Richtige ist. Das ist gedanklich ein Vergleich mit anderen. Deutschland ist besser als Griechenland, die Türkei, Togo. Und für diese zweite Seite des Wir-Gefühls, die Außenseite, da ist der Sportzirkus auch das passende Angebot. Weil nämlich das Mitfiebern für Deutschland, das Empfinden dieses patriotischen Wirs, vorgeführt und erlebt wird als kämpferischer Vergleich zwischen Nationen. Dort wird man doch sehen, welches Kollektiv, welches andere Kollektiv zum Verlierer macht und wer als Sieger vom Platz geht. Und zum Dritten, das, was Patrioten, die jetzt in die Stadien laufen oder vor den Großleinwänden stehen, an Gewinn verbuchen, das ist keine Predigt zum Patriotismus, das ist keine gedankliche Überlegung zum Patriotismus, sondern das ist erlebter Patriotismus. Erleben in dem Sinn, dass der Mensch, der dem Sieg der Nationalmannschaft beiwohnt, der dafür gefiebert hat, diesen Gewinn als wirklich lustreiches Gefühl empfindet. Dafür gibt es den Begriff Freudentaumel. Das ist dem, was Patriotismus von den Leuten verlangt, nämlich habe eine emotionale Bindung zu deiner Nation, sehr viel angemessener, als über eine Nation zu reflektieren und theoretische Begründungen aufzustellen, warum sie es wert ist oder verdient, geachtet zu sein. Man erlebt es als Verbundenheit mit seinem Land. Und das ist insbesondere im spielerischen Wettkampf der Nationen und ihrer Teams deswegen so billig zu haben, weil für den Verlauf dieser Großveranstaltung größere materielle Opfer derer, die dafür ihre Nation eintreten, im Unterschied zur wirklichen Nation, nicht verlangt sind. Jetzt zur anderen Seite des Angebots an den Nationalismus der Völker, nämlich die Pflege des Ideals der Völkerfreundschaft. Ich habe ja angedeutet, dass dieses Wir-Gefühl nicht nur eine Innen-, sondern auch eine Außenseite hat. Stolz auf die eigene Nation, zu der wir und andere nicht gehören, ist immer Ausgrenzung von anderen, von Fremden. Und zwar nicht nur im Recht. Der Staat kennt ein Ausländerrecht. Ein Ausländer hat nicht von Hause aus die Freiheit und das Recht, auf deutschem Boden zu verkehren. Der unterliegt sehr eingeschränkten Bestimmungen, ob er einreisen darf, wie lange er bleiben darf. Es wird an Arbeitsbedingungen oder Möglichkeiten geknüpft und so fort. Diese im Recht verankerte Trennung zwischen In- und Ausländern, die existiert erst recht und noch viel grundsätzlicher im moralischen Gemüt der Patrioten. Die Fremden sind die, die nicht hierher gehören. Ein Staat aber, der Zugriff auf sein Volk nimmt, der die Loyalität dieses Volkes zu sich organisiert, als Patriotismus, der hat in Bezug auf alle anderen Staaten, die ihn umgeben in der Welt, ein differenziertes Verhältnis. Da beharrt er nicht auf Abscheidung, Abtrennung, sondern da will ein Staat andere Staaten und deren völkisches Inventar nutzen. Wirtschaftlich und politisch. Deswegen öffnet er diese Staaten, muss im Gegenzug sich öffnen. Und insofern haben Staaten, die in diesem Sinne imperialistisch sind, weil sie auf die Welt ausgreifen, die Trennung zwischen In- und Ausländern, die so grundsätzlich ist, immer auch gesteuert, modifiziert, und zwar je nach ihren Bedarfslagen. Vor 15 Jahren zum Beispiel waren für jeden deutschen Volksgenossen die Polen Polacken. Die gehörten nicht hierher, mit denen wollte man nichts zu tun haben, die gehörten hinter den eisernen Vorhang, die wollten ja auch mit uns nichts zu tun haben. Jetzt sind die Polen vollwertiges Mitglied der EU. Mit denen wird nicht nur gehandelt und gewandelt, sondern die kommen auch als Spargelstecher nach Geiselhöring zuhauf. Also muss der Staat seinen Patrioten eine Einstellung angewöhnen, dass nicht jeder vom Staat herbestellte Dienstleister aus Polen gleich am Bahnhof gemeuchelt wird. Man soll weltoffen sein. Das aber heute in einem viel globaleren Sinn, als dass in Bezug auf einzelne Staaten so eine Liberalität an den Tag gelegt würde. Denn das, was heute die Weltwirtschaft prägt, sagen wir es mal so, Globalisierung, das ist das Bemühen der Staaten, sich als bloß noch einen Standort zu definieren im weltwirtschaftlichen Ganzen, als einen Standort, der möglichst viel vom Reichtum dieser Welt, Geldreichtum, die stofflichen Reichtum, auf seinem Standort konzentriert und dorthin lockt, um Geschäfte für sich national ertragreich zu machen. Der will nicht mehr, dass bei ihm heimische Kapital einfach erfolgreich machen, sondern der will das erfolgreiche Kapital der Welt bei sich heimisch machen. Ja, aber wer A sagt, muss auch B sagen. Dann muss man auch wollen, dass die Leute mit dem etwas anderen Teint aus Indien, Herr Mittal, Arcelor aufkaufen. Der muss auch wollen, dass Leute aus Togo dann in Berlin aus dem Flugzeug steigen und eine Software-Schmiede aufkaufen. Der muss dann wollen, dass die Ausländer in ihrer Eigenschaft als hergelockte und gewünschte Investoren in diesem Land Fuß fassen und nicht in No-Go-Areas verhauen werden. Der Kosmopolitismus, das, was man heute so Weltoffenheit nennt, ist also der im patriotischen Gemüt gewollte Reflex auf die zupackende Weltoffenheit des Staates. Der will alle Herren Länder benutzen, ihre Figuren, sofern sie benutzbar sind, ins Land holen. Also muss entsprechend einladend und weltoffen das patriotische Gemüt der Untertanen sein. Sowas will er, und für sowas ist auch eigentlich das ganze Motto dieser Weltmeisterschaft passend. Die Welt zu Gast bei Freunden. Das ist schon vom Tonfall her ganz anders als Deutschland vor, wir machen sie alle fertig. Die Diktion von diesem Slogan will nicht die eigene nationale Überlegenheit gegenüber anderen auch noch in ehrverletzender Weise darlegen, sondern kommt im Gestus der Bescheidenheit daher, dass man sich selbst als Freund aller anderen definiert, die man bewirten und empfangen möchte. Das ist der Gestus der Bescheidenheit, der freilich eine auch nicht zu überhörende, unbescheidene Kehrseite hat. Denn die Welt zu Gast bei Freunden, das hat natürlich gleichzeitig zum Inhalt den Stolz eines Landes, das imstande ist und auch von den anderen in dieser Rolle akzeptiert wird, die ganze Welt zu empfangen und zu bewirten. Wer kann das schon von sich sagen? Was näher betrachtet die Sache mit der Völkerfreundschaft angeht, selbst die FAZ hat getitelt, der Fußball ist eine Hochzeit der multikulturellen Völkerfreundschaft, will ich doch die verlogene Seite an diesem Ideal nicht unerwähnt lassen. Warum es das gibt, der Kosmopolitismus, der zum Standort passt, das habe ich bereits angerissen. Aber ich will auch die verlogene Seite an diesem Titel Völkerfreundschaft noch kurz antippen. Völkerfreundschaft ist streng genommen eine Contradictio in adjecto. Das ist, wenn man zwei Sachen in ein Wort zusammenpackt, hat man einen unauflöslichen Widerspruch gemacht, weil man die zusammengepackt hat. Völker und Freundschaft, das passt nicht zusammen. Und zwar denke ich jetzt noch nicht an den krassen Endpunkt, der euch vielleicht durch den Kopf geht. Krieg, Schlachtfeld, da gehen die Völker gegeneinander los. Das passt schon von Anbeginn an nicht zusammen. Warum? Freundschaft ist etwas, das sich zwischen Individuen abspielt. Oder zwischen Gruppen von Individuen. Und da müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein, damit die Sache den Namen Freundschaft verdient. Das allererste Kriterium, so banal es klingt, man muss sich kennen. Man muss wissen, ach, das ist der Fritz oder das ist die Emma. Man muss sich kennen. Man muss zweitens ein gemeinsames Interesse haben. Man darf nicht über den anderen denken, ach, das ist Fritz, der Blödmann. Man muss ein gemeinsames Interesse haben. Und drittens, man schätzt diesen Bekannten, mit dem man gemeinsame Interessen pflegt, deswegen sehr als Menschen, mit dem man auch noch andere Bedürfnisse teilt. Mehr oder weniger. Diese drei Kriterien, die machen Freundschaft aus. Jetzt schaut mal, ob ihr fündig werdet beim Begriff Völkerfreundschaft. Das Erste, was so banal klingt, ist da gar nicht mehr banal. Was heißt denn bei Völkerfreundschaft? Die Deutschen kennen die Togo-Menschen. Die Deutschen kennen keinen Schwanz aus Togo. Die kennen sich nicht einmal. Ja, wie soll denn zweitens jemand, der sich nicht einmal kennt, ein gemeinsames Interesse verfolgen? Wenn sie überhaupt in Kontakt geraten, die Menschen aus Iran oder die Menschen aus Deutschland, als Völker, ja, wie geraten sie dann in Kontakt? Als Privatindividuen gar nicht, da kennen sie sich nicht. Aber vermittelt über die Aktivitäten ihres Staates, da geraten sie sehr wohl in Kontakt. Die Deutschen wissen jetzt, dass die Iraner eine Saubande sind, weil sie die Atombombe bauen wollen. Ja, da merkt man, vermittelt über den Staat wird jetzt eine Stellung von Volk zu Volk eingeführt, die nicht durch den privaten Verkehr untereinander etabliert worden ist, sondern durch den Verkehr der Staaten miteinander. Und da lauern mehr Gegensätze als Gemeinschaftswerke. Wenn Staaten also über sich und einen anderen oder auch über sich und die ganze Welt das Urteil fällen, das ist der Inbegriff von Völkerfreundschaft, dann reden sie in Wirklichkeit nicht über die emotionalen Bande zwischen zwei Kollektiven. Die gibt es nämlich nicht. Sondern sie drücken am Kollektiv aus den Stand der Beziehungen, den sie als Staat zum anderen Staat haben oder haben wollen. Wenn Adenauer nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, er will endgültig die Erzfeindschaft der Franzosen und der Deutschen überwinden durch eine Erzfreundschaft, naja, dann hat er damit ausgedrückt, der Staat Deutschland und der Staat Frankreich wollen ein neues Bündnis eingehen und ihre kriegerische Auseinandersetzung hinter sich lassen. Aber die Leute aus Frankfurt, die haben deswegen keine emotionalen Beziehungen gehabt oder aufgebaut zu denen aus Saarbrücken oder Saarlouis oder wo auch immer. Das ist die verlogene Seite, dass emotionale Beziehungen der Kollektive zitiert werden, um etwas auszudrücken, das in Wirklichkeit den Stand der Interessen zwischen Staaten und ihre Art, sich aufeinander zu beziehen, zum Ausdruck bringen soll. Wer Völkerfreundschaft sagt, sagt, ich will alle anderen benutzen und will, dass sie das im Geiste der Kooperation mit sich geschehen lassen und das würdigen und nicht zurückweisen. Und dass das am deutschen Standort das patriotische Gefühl auf neue Beine stellen soll, das weiß selbst die Bild-Zeitung. Die hat nämlich einen interessanten Titel in die Welt gesetzt. Erst hat sie den freigelassenen Patriotismus der Massen angefeuert mit der Titelseite Schwarz-Rot-Geil. Das war das Argument, ja, lasst mal die patriotische Sau raus. Wimpel und Schminke, alles inbegriffen. Besäufnisse vor Großleinwänden, Und dann hat sie diesem Titel hinterher geschoben und Odonkor ist der Geilmacher. Odonkor ist der Schwarze im Nationalteam, den die NPD aus der Nationalelf rauswerfen wollte mit dem Argument, die Kaffern können Deutschland auf dem Spielfeld nicht vertreten. Da merkt man, dass auch die Bild-Zeitung ein starkes Bedürfnis hat, den Patriotismus der Massen in die staatsnützliche Form zu gießen, dass er zugleich kosmopolitisch ist, also dass diesem Staat Nützliche in sein Gemüt aufnimmt, den Verkehr mit Mitgliedern anderer Kollektive, sofern sie dem deutschen Staat nützlich sind, dem soll man zustimmen und nicht einen Odonkor, nur weil er schwarz ist, im Fußballstadion verhauen. Das freilich bleibt die Scheidelinie. Die Fremdlinge, die dem deutschen Staat nützlich sind, akzeptieren. Die, die nicht, die fallen wie bisher unter das übliche Abschiebegebaren und unter die Stacheldrahtpolitik in Melilla. Die Hungerleider, die dem deutschen Staat auf der Tasche liegen, als Arbeitskräfte nicht gebraucht werden, die sind im Zeitalter der Globalisierung keine Bereicherung, sondern Belästigung des Standorts. Gut, so geht das jetzt seit 2-3 Wochen zu und wir erleben, dass die Veranstalter der Fußballweltmeisterschaft und die Öffentlichkeit eine Siegesmeldung zu Protokoll gegeben haben. Die stehen nämlich auf dem Standpunkt, das, was die guten deutschen Patrioten unter dem Slogan "Die Welt zu Gast bei Freunden" in den Fußgängerzonen und Stadien veranstaltet haben, das ist endlich der unverkrampfte deutsche Patriotismus, nach dem wir uns schon so lange sehnen. Und man merkt an dieser Belobigung, dass dieser Glückwunsch aus einem Vergleich lebt. Denn wenn das Unverkrampfte gelobt wird, dann ja nur deswegen, weil man das zum Verkrampften in einen Vergleich setzt, den wir gestern hatten. Gedacht ist daran, dass in Deutschland die Liebenden des Vaterlandes 40 Jahre lang in einem anderen Geist erzogen worden sind. Da hat der Kriegsverlierer Deutschland nie einfach ein Hurra-Gefühl auf die deutsche Nation zugelassen. Da war es problematisch, auf seine Nation stolz zu sein. Da stand man im Verdacht, man knüpft bei Hitler an. Der Patriotismus, der gleichwohl sein sollte, der gab sich sehr reflektiert und begründend. Da wurden dicke Bücher geschrieben. Deutschland ist gar nicht so schlecht, weil wir eine vorbildliche Verfassung haben. Da stehen wunderbare Grundrechte drin. Selbst die Umwelt wird als Grundrecht anerkannt. Sowas gab's, weil Deutschland als Kriegsverlierer abschwören sollte von jedem neuen Versuch, mit nationalen Ansprüchen die restliche Staatenwelt zu unterjochen. Und da war ein Gestus der Bescheidenheit verlangt, der sich auch auf dem Feld der Vaterlandsliebe geäußert hat. Man war nie einfach stolz auf sein Vaterland, sondern hat sich zurückgenommen und über die Vergangenheit Hitlers geschämt und Deutschland nicht wegen Deutschland geliebt, sondern wegen seiner vorbildlichen Grundrechte. So war das. Und das war immer schon ein gewisser Widersinn zum Patriotismus überhaupt. Denn wer so anfängt und sagt, ich bin für Deutschland, weil die Grundrechte so wunderbar sind, der tut eigentlich etwas, das dem Begriff des Patriotismus widerspricht. Wer sagt, weil? Der hat einen Grund benannt für eine Parteinahme für Deutschland und damit implizit eine Distanz bekannt gegeben. Denn wenn dieses Weil entfällt, dann gibt man auch die Parteinahme auf. Wer für Deutschland ist, weil die Grundrechte so wunderbar sind, na, der kündigt doch schon an, dass er seine Vaterlandsliebe streicht, wenn es mit den Grundrechten vorbei ist und sie eingeschränkt werden. Wer begründet, gibt theoretische Distanz bekannt, statt Parteinahme ist Parteilichkeit verlangt. dafür sein wie eine Eigenschaft, sodass eine Trennung von Subjekt und Vaterland einfach nicht mehr möglich ist. Dass der Rückweg verbaut ist, zu sagen, naja, wenn Sie jetzt die Mehrwertsteuer um 3% erhöhen, dann bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob ich zu diesem Vaterland noch halte. Denn bisher war meine Begründung mehr, das ist ein Wohlfahrtsstaat, deswegen bin ich für ihn. Es ist ein Widersinn gewesen, Patriotismus zu begründen, weil darin die Wurzel der Entzweiung steckt. Richtiger Patriotismus, der ist berechnungs- und begründungslos. Für Deutschland hat man zu sein, weil man Deutscher ist. Und das ist man nicht qua Entscheidung und Berechnung, sondern das ist man kraft Geburt und durch den Zugriff des Staates, der einem den deutschen Pass aushändigt. Insofern ist das, was jetzt passiert, eine Normalisierung des Patriotismus. Deutschland selber als Staat hat in der Welt seine subalterne Rolle abgelegt. Die müssen nicht mehr einen Kotau machen vor den großen Staaten dieser Welt und sich für ihre faschistische Vergangenheit entschuldigen, weil sie selbst zu einer veritablen Weltmacht aufgestiegen sind, zu den Mittelmächten, die mittlerweile die Welt wirtschaftlich und politisch dominieren, die also anderen Vorschriften machen können, statt sich Vorschriften zu unterwerfen. Und dazu ist es sehr passend, diesen Modus der Bescheidenheit aus dem patriotischen Gemüt der Untertanen zu tilgen. Deswegen dürfen sie jetzt und sollen sie auch mit einem lauten Hurra und schwarz-rot-goldenen Fahnen durch die Straßen ziehen. Und man merkt an dieser Verschiebung, dass das, was jetzt als Normalität gefeiert wird, das ist, was vor 6 Wochen noch ein Privileg der Rechten war. Wenn da Leute hupend mit schwarz-rot-goldenen Fahnen durch die Straßen gezogen wären, dann wäre jedem deutschen Patrioten klar gewesen, das sind die Rechten. Jetzt werden sie umgestellt und das berechnungs- und begründungslose Hurra auf Deutschland, das darf hinausposaunt werden und es soll es auch. Das Publikum nämlich, von dem wir da reden, das wird zu diesem Patriotismus nicht einfach nur befreit, sondern es wird angestachelt, gesteuert und kontrolliert. Ich bin ja jetzt notgedrungen auch ein Leser der sogenannten Mittelbayerischen Zeitung. Dort ist mir ein Brief des Deutschen Mieterbundes in die Hände gefallen, in dem allen Mietern Folgendes mitgeteilt wird. Wer in wilhelminischem Gehorsam überlegt, ob das Flaggezeigen am Balkon erlaubt ist, dem wird eine eigens zur WM herausgegebene Pressemitteilung unseres Verbandes beruhigen. Plakate und Fahnen stören niemanden, aber bitte ein Exemplar in Normalgröße wählen, sodass nicht die Fenster der Nachbarwohnung mitbeflaggt werden. Das ist zunächst einmal eine Ermunterung zum Nationalismus. Zeigt Flagge mit der pikanten Umkehrung. Gestern hätte man den Flaggenheinis gesagt, das kennen wir von Kaiser Wilhelm. Heute sagen sie denen, die die Flagge nicht raushängen, das kennen wir von Kaiser Wilhelm. Das ist ja noch die Verlängerung des alten Gehorsams gegenüber der alten Linie. Flagge zeigt man nicht, sonst ist man unanständiger Deutscher. Weiß nicht, ob der Schnackler angekommen ist. Lassen wir es mal. Es gibt eine Bucherscheinung, wo auch das, sagen wir mal, im Spiegeljargon bessere Publikum bedient wird. Wer sich in die Talkshows reingeschaltet hat, der kennt vielleicht einen gewissen Florian Langenscheid. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Beste an Deutschland. 250 Gründe, unser Land zu lieben. Und der Mann tritt immer so auf, dass er sagt, er hat endgültig die Schnauze voll von diesen Miesepetern. Immer nur wird Deutschland mies gemacht als Sanierungsfall und die Steuer stimmt nicht. Und er möchte einmal das Positive betonen, weil das begegnet einem an jeder Straßenecke. Jetzt zählt er 250 Gründe auf. Einer der Gründe ist die Currywurst. Ein anderer ist die Landschaften, die Seen. Es ist eine bemerkenswerte Logik, muss man sich auch mal überlegen. Ich habe nichts gegen die Currywurst. Es mag jetzt jemand sagen, die Currywurst ist eine leckere Speise. Und was folgt jetzt daraus, was ich liebe? Also ich würde sagen, wer noch nüchtern ist nach der Currywurst, schließt, dann liebe ich die Currywurst. Aber nicht Deutschland. Wer sagt, die Landschaften und Seen in der bayerischen Umgebung sind wunderschön, der soll das tun. Aber was soll er jetzt lieben? Merkwürdigerweise nicht die Landschaften und Seen, sondern Deutschland. Man merkt, die Liebe, die abgerufen wird, die sich auf ein spezielles Objekt richtet, die soll abgelenkt werden von diesem Objekt und auf ein viel größeres Ganzes übergeleitet werden. Das ist was Unvernünftiges. Liebe oder sagen wir mal etwas runtergekocht, Wertschätzung ist selektiv. Das mag man nicht. Aber hier gilt pass pro toto. Wer die Currywurst mag, muss das Ganze lieben. Es gab einen netten Einfall von Brecht, wo der das gut durchschaut hat. Ich weiß nicht, ob ihr das auch in eurer Schulzeit lesen musstet. Ziffel und Kalle. Da gibt es ein Gespräch, in dem ist die niederträchtige Logik von diesem Florian Langenscheid, die jetzt auf allen Kanälen genossen wird, sehr klug durchschaut worden. Ziffel sagt, es ist mir immer merkwürdig vorgekommen, dass man gerade das Land besonders lieben soll, wo man die Steuern zahlt. Dann sagt der Kalle, stimmt, die Vaterlandsliebe wird schon dadurch beeinträchtigt, dass man überhaupt keine richtige Auswahl hat. Das ist so, wenn man die lieben soll, die man heiratet, nicht die heiratet, die man liebt. Ich möchte zuerst eine Auswahl haben. Sagen wir mal, zeig mir ein Stückel Frankreich und einen Fetzen gutes England, ein, zwei Schweizer Berge, was Norwegisches am Meer und dann deute ich drauf und sag, das nehme ich als Vaterland. Dann würde ich es auch schätzen. Aber jetzt ist es gerade so, wie wenn einer nicht so sehr schätzt wie den Fensterstock, aus dem er einmal heruntergefallen ist. Das hat er gemerkt. Wertschätzung ist selektiv. Und das eben verbietet die Heimatliebe. Für das weniger literarisch gebildete Publikum gibt es nicht nur Tageszeitungen und Bücher, sondern Fanmeilen und Großleinwände. Vielleicht auch eine Überlegung wert. Das deutet ja immerhin darauf, dass der staatliche Veranstalter den von ihm so geschätzten Patriotismus nicht einfach dem Zufall überlassen will. Der will, dass die Zusammenrottung größerer Gemeinschaften, die sich dann in ihrem Wir-Gefühl ergehen, nicht aus einer Sauflaune oder aus einem Spielausgang heraus zufällig ergibt oder auch nicht, sondern der organisiert das durch hergerichtete Treffpunkte mit Großleinwänden, wo die Fans auflaufen und, ja, was tun. Die Berichterstattung aus Berlin war gut. Da sind vor den Leinwänden an die 100.000 Leute aufmarschiert, sodass klar war, der Genuss derer, die da jetzt mit ihrer schwarz-rot-goldenen Schminke biertrinkenderweise das Deutschlandlied pfeifen. Der Genuss kann nicht darin bestehen, dass sie das Spiel auf der Leinwand verfolgen. Dazu war der Massenauflauf viel zu groß. Die interviewt worden sind, warum sie denn noch da sind, haben geantwortet, die Party ist so geil. Das ist bemerkenswert, weil die Leute damit etwas eingestehen von dem, was ich vorhin erläutern wollte. Dass nämlich für sie nicht der Fußball das alles Entscheidende, sondern das daran geknüpfte patriotische Gefühl das Eigentliche ist, wonach sie sich sehnen und was sie genießen. Denn wer das Spiel auf der Großleinwand nicht verfolgt und trotzdem die Party geil findet, der findet das Wir-Erlebnis gut mit Gleichgesinnten, die zu Deutschland halten, einen Abend zusammen zu grölen oder zu trinken. Dass man dieses ganze Getümmel nicht nur anstachelt, bedient, anfeuert, sondern auch noch unter Kontrolle nehmen muss, das ist noch eine kleine Andeutung wert. Es war immerhin, nach Auskunft des Innenministeriums, der größte Polizeieinsatz in der Geschichte der Republik. den sie bei dieser Weltmeisterschaft gefahren haben. Ja, warum eigentlich? Wenn Vaterlandsliebe ein so schönes und überwältigendes Gefühl ist, dass man es gar nicht genug wünschen kann. Überlegt mal, was jemand zugibt, der sagt, wir starten unter dem Motto, die Welt zu Gast bei Freunden. Und dann fortfährt, halblaut, hoffentlich geht's gut. Der gibt doch zu, dass das, was er da an emotionaler Aufwallung organisiert, etwas Aggressives und Gefährliches in sich hat. Dass der Patriotismus, den die Leute da ausleben, im Anderen, im Fremden, das Ausgegrenzte, nicht hierhergehörige sieht, deswegen auf ihn losgeht, dass man deswegen Polizei überall aufstellen muss, die die gewalttätige, exzessive Seite des Nationalismus unterdrückt, damit er als das Völkerverbindende fest erscheint, als dass man ihn haben will. Jetzt schließlich zum Publikum selbst. Die Leute, die ins Stadion gehen, über die so berichtet wird, deren patriotisches Gefühl aufgerufen und bedient werden soll, dieses Publikum hat sich nicht lumpen lassen und ganz aus freien Stücken die Rolle gespielt, die ihm zugewiesen war. Zunächst einmal darin, dass das Publikum seit ungefähr 10 Wochen zwischen wichtigen und unwichtigen Dingen auf der Welt ohnehin nicht mehr unterscheidet. Ich verfolge immer vor solchen Veranstaltungen die Bild-Zeitung. Das Hauptthema der Bild-Zeitung war erst der Wohnort von Klinsmann, dann Ballacks Wade. Man kann mal versuchen, meine Soziologen und empirische Sozialforscher machen ja sowas, dass das soziale Gewicht zu messen von einem Hartz-IV-Bezug und Ballacks Wade. Was ist da wichtiger für die Lebensführung? Für die deutschen Zeitungsleser war das glasklar, dass sie 345 Euro im Monat beziehen als Hartz-IVler, das wiegt nichts gegen die wirkliche Sorge, die einen umtreibt, ob Ballacks Wade rechtzeitig fit ist. Das ist ja in das Paradox gemündet, dass ungefähr 60 Millionen deutsche Nationaltrainer sind, obwohl es bloß 80 Millionen insgesamt gibt. Jeder weiß genau, dass die Torwartkonkurrenz von Kahn und Lehmann uns den Sieg kostet oder uns den Sieg beschert. Egal, aber dazu hat jeder eine Meinung. Das ist wie wenn Menschen sich ideell zum Hüter der Sache der Nation machen, die jetzt auf dem Spielfeld ausgetragen wird. Diese Leute, die können nicht nur wichtig und unwichtig nicht auseinanderhalten. Die können nicht mal Fußball und Nationalismus auseinanderhalten. Mal ganz schlicht gefragt, warum haben die Menschen Interesse an einem Fußballspiel? Jetzt sind wir nicht voreilig, wir wollen nicht marxistisch sein. Vorurteilslos die Sache betrachten. Es gab einen Bundestrainer in früheren Zeiten, der hieß Sepp Herberger. Dem haben sie dieselbe Frage gestellt. Was interessiert die Leute am Fußballspiel? Dann hat der gesagt, weil es nicht wisse, wie es ausgeht. Und da muss man sagen, der Mann hat sich geirrt. In Wirklichkeit haben die Leute, die einem Fußballspiel bei dieser Weltmeisterschaft beiwohnen, eine sehr präzise Vorstellung davon, wie es auszugehen hat. Sie halten zu einer Mannschaft, von der sie wollen, dass sie gewinnt. Und, ernstlich weitergedacht, die Quelle ihrer Freude, auch die Quelle ihrer Enttäuschung, ist, ob ihre Voreingenommenheit, ihr Vorsatz, unsere Elf soll gewinnen, bedient wird oder nicht. Geht einmal durch die Straßen, ich mache das manchmal, wenn so ein Spiel läuft und die Leute haben bei diesem Wetter die Fenster offen steht. Du hörst an der Geräuschkulisse, wenn Deutschland spielt, ja, ob gerade die ein Tor geschossen haben, die Deutschen, oder eins reingekriegt haben. Das kommt nicht, diese Einsinnigkeit der emotionalen Aufwallung. Wenn Deutschland nach vorn kommt, dann gehen die Gefühle hoch. Wenn Deutschland zurückfällt, dann gehen sie runter. Sowas kommt unmöglich daher, dass jemand dem Spiel so beiwohnt, dass er sich fragt, wer behandelt hier wie den Ball? Wer produziert nette Spielzüge? Wer hat was drauf? Wer hat gute Technik und kluge Ideen? Wer spielt die anderen gekonnt aus? Und dann sieht man am Ende, wer gewinnt. Wie immer, der Bessere. Nein, das Beiwohnen geht von einer Vorentschiedenheit aus. Unsere sollen gewinnen. Natürlich gibt's geläuterte Fußballpatrioten, die auf dem Standpunkt stehen, ja, zu sowas bekennt man sich ja natürlich nicht. Deutschland soll gewinnen. Wenn ich als Pimpf mit meinem Vater vorm Fernseher gesessen habe und die Nationalelf gespielt hat, habe ich ihn auch immer gefragt. Sag mal, zu wem hältst du? Dann hat er gesagt, der Bessere soll gewinnen. Ja, und wenn es dann hinterher nicht die Deutschen waren, war die Stimmung nicht gut. Und daran merkt man, dass jemand sagt, die Besseren sollen gewinnen, ist gar kein Dementi der Voreingenommenheit, unsere Nationalelf soll gewinnen. Weil ein Patriot, der in einer Fußball-Weltmeisterschaft emotional verstrickt ist, will, dass seine Nation durch Fußball glänzt und nicht statt Fußball. Der will, dass der Glanz seiner Nation, für die er fiebert, durch das Fußballspielen dokumentiert wird und nicht daneben und getrennt. Und also besteht er auf der Einheit. Der Bessere soll gewinnen, hoffentlich sind es unsere. Eine solche Vorstellung des Publikums, nicht, wir wissen nicht, wer gewinnt, das macht die Spannung aus, sondern wir wissen genau, wer gewinnen soll und das macht unser Auf und Ab der Gefühle aus. Ein solches Publikum geht aus von der gedanklichen Vorstellung, der Erfolg gebührt uns, wir haben ein Recht auf den Sieg. Und jetzt schaut mal, ob man nicht diesen Standpunkt in den vielen Facetten des Jargons der Kommentatoren wiederfinden kann. Wenn schon die Leute, das Publikum auf den Platz geht, dann ist die Vorentschiedenheit in einer Hinsicht ganz äußerlich klar und dokumentiert. Die gehen mit schwarz-rot-goldenen Fahnen dahin, kleiden sich in diesen Farben, schminken sich in diesen Farben. Ja, auf das kommt man ja nicht wegen des Balls und seiner Geometrie, sondern wegen der Nationalität, die diesem Ball hinterher rennt. Da ist man voreingenommen, schwarz-rot-gold. Naja, dann erzählen die Kommentatoren, dass die Südländer am Ball manches zu bieten haben und finden, das ist ein wunderbarer Operettenfußball. Und wenn die Deutschen sich in dem mal versuchen und keine Tore schießen, winken sie ab und sagen, das ist brotlose Kunst. Da müssen die deutschen Tanks durch Körpereinsatz und Kraft kompensieren, was sie an balletösem Geschick nicht aufzubieten haben. Dieser Wille führt zu einer Unterscheidung, die auch nicht ganz sachgerecht ist. Wenn man Kommentare hört, gibt es offenbar im Fußball den Unterschied zwischen gesunder Härte und faul. Und ich glaube rausgehört zu haben, dass die gesunde Härte der Titel für die Fouls ist, die die Deutschen oft begehen. Und die Fouls der Titel für die gesunde Härte ist, die die Argentinier oder andere an den Tag legen. Es gibt sogar in der Berichterstattung so etwas wie die Metaphorik des Krieges. Ein amerikanischer Spieler ist in der FAZ zitiert worden, Eddie Johnson. Der hat vor dem Spiel gegen Italien gesagt, diese WM ist wie im Krieg. Wenn wir das amerikanische Trikot anziehen, ziehen wir für unser Land in die Schlacht. Der Italiener hat daraufhin gesagt, wenn ihr das so seht, sehen auch wir das so. Und dann haben sie 20 Minuten später 5 Schwerverletzte vom Platz getragen. Und die Italiener haben ihren Sieg den Truppen, den italienischen Truppen im Irak geweiht. Und da merkt man, das ist keine geistige Verirrung von Sportidioten, sondern die nehmen das, was das Spiel will und soll, nämlich den Rangplatz von Nationen spielerisch zu repräsentieren durch einen Sieg über andere. So wörtlich und so ernst, dass sie dafür sogar hart zu Werke gehen und ein mittelschweres Blutbad anrichten. Es gibt noch eine arme Figur in diesem Wettkampf der Nationen auf dem Spielfeld, die sich Schiedsrichter nennt. In den ersten Annäherungen ans Thema heißen immer die Sprechchöre aus der Fanmeile Schiedsrichtertelefon. Und da hört man schon raus, dieser Mann wird offenbar nicht sehr gemocht. Der möchte sich also vom Platz am besten verabschieden und zum Telefon gehen. Es gibt auch eine Steigerung. Dann singen diese Leute Schiri schwarze Sau. Wie verdient sich der Mann diesen Ruf? Der spielt ja gar nicht bei den Gegnern. Streng genommen spielt er gar nicht. Der pfeift ja nur. Wer aber sagt, Schiri schwarze Sau, der denkt, Regeln, die den Erfolg unserer Nationalelf behindern, auf den wir ein Recht haben, sind verwerflich. Also sind Regeln verwerflich, denn Regeln sind überparteilich. Die bekennen sich nicht zu der Partei, zu der wir gehören und die einen Anspruch auf den Sieg hat. Insofern gehört der Überparteiliche auf dem Platz in die Reihe der Feinde. Und so wird er beschimpft und behandelt. Und die akustische Drohkulisse, die sich dann in den Sprechchören aufbaut, das ist sowas wie der Versuch, die Dominanz, die man seiner eigenen Nationalelf auf dem Spielfeld zuweisen will, per Sprechchor und Gebrüll zu unterstützen. Das ist sowas wie die akustische Vorwegnahme einer Tätigkeit und sie wird als solche empfunden und genommen. Es ist zum Beispiel in Fußballkreisen Usus zu sagen, Heimspiele sind leichter. Ja, wieso eigentlich? Der Rasen hat doch dort dieselbe Größe, der Ball dieselbe Dicke, die Tore haben auch dieselben Maße. Warum sind Heimspiele leichter? Ja, weil sie davon ausgehen, vor heimischem Publikum, da stellt man die große Masse der Anhänger, da gibt es eine akustische Drohkulisse, von der man hofft und spekuliert, dass sie Eindruck macht auf die gegnerischen Spieler, die sich nicht trauen zuzulangen, und auf den Schiedsrichter, der mal alle Fünfe gerade sein lässt. Also merkt man, wie sich durch das emotionale Beiwohnen ein roter Faden zieht, der uns wie ein Telefon begleitet. Arcelor kaufen ist zu spät, das ist schon gestiegen. Dass nämlich das Publikum von einer Voreingenommenheit für die eigene Nation beseelt ist. Was schließlich den letzten quasi Höhepunkt des Ganzen angeht, betrifft der Fan. So muss man sagen, dass der Fan im engeren Sinne, Fan ist ein englisches Kürzel für Fanatiker, ja? Fanatiker, das ist ein Mensch, der in einem Zweck ganz aufgeht. Dass der Fan eigentlich ein begrifflicher Missgriff ist für das, was Fußballleute tun. Denn Fan legt nahe, als läge bei diesen Leuten eine extreme Begeisterung für eine Sportart vor. Und das ist nun das allerletzte, wofür sich Fans wirklich begeistern. Denn würde man sich bloß für eine Sportart begeistern, dann würde daraus nie und nimmer folgen, dass man sich in Schwarz-Rot-Gold kleidet und an Bahnhöfen herumlungert und auf die Gegner wartet, die man zusammenschlagen kann, wenn sie vom gegnerischen Verein sind. Fans tun und machen etwas anderes. In einer Hinsicht etwas, was sie gar nicht großartig vom ganz normalen Publikum unterscheidet. Die teilen die nationale Begeisterung der patriotischen Zuschauer, auch deren Engagement, die eigene Mannschaft zu pushen durch Sprechchöre und entsprechende Farbgebung. Die betrachten sich alle als Schlachtenbummler. Auch ein interessanter Begriff, weil Genuss und die Metaphorik des Krieges da so eine Symbiose eingehen. Schlachten, das ist eigentlich was Hartes und Unangenehmes, wo Blut fließt. Bummeln, das ist das, was man als genussreiche Freizeitentspannung am Abend treibt. Schlachtenbummler sind also solche, die den extremen Wettstreit als privaten Genuss organisieren, den Wettstreit zwischen Nationen. Was die Fans eigentlich jetzt nur noch abhebt und auszeichnet, die Fußball-Raudis, wie sie auch manchmal genannt werden, vom ganzen Rest, das ist nur noch dieses i-Tüpfelchen, dass die beim Ausleben ihres Nationalismus und der Unterstützung ihrer Mannschaft auch vor Rechtsverstößen in ihrem Tatendrang nicht zurückschrecken. Die gehen nämlich auf die Anhänger der gegnerischen Vereine los und schlagen die Grün und Blau. Und wie kommen sie dazu? Sie kennen nicht mal einen von denen. Aber sie behandeln sie als Gegner, weil sie Anhänger einer gegnerischen Mannschaft sind. Dass sich mitunter Fans auch verbrüdern, also die Südamerikaner mit den Deutschen oder Franzosen, das ist überhaupt kein Dementi dieses Umstands. Manchmal begegnen sich Fans nämlich auch so, dass sie im anderen Fan das politisch Gleiche entdecken und achten. Dass nämlich auch das eine Figur ist, die ihr höchstes Ziel darin sieht, einem Kollektiv zu dienen, der eigenen Nationalmannschaft, sich dafür ins Zeug zu legen, mit Aufwand an freier Zeit und entsprechendem Geld und Körpereinsatz. Und kaum treten die beiden Mannschaften gegeneinander an, merkt man, dass die Anerkennung des Gleichartigen im anderen noch lange nicht bedeutet, dass man ihn als Gleichwertigen akzeptiert. Dann geht es im Zweifelsfall doch um Sieg oder Niederlage. Und so bleibt es eine Frage der Laune und des Alkoholkonsums, ob Fans sich gerade mehr verbrüdern und sich als politisch prinzipiell Gleichgesinnte, die unterschiedlichen Kollektiven zugehören, betrachten oder ob sie sich gegenseitig bekämpfen. In jedem Fall aber ist das, was der Fan da abliefert, die Offenbarung des harten Kerns des Patriotismus. Leute, die sich in den Zug setzen oder in den Flieger, um nach Berlin oder Dresden als Austragungsort zu kommen. Leute, die dafür ihren Jahresurlaub verpulvern. Leute, die dafür ein strammes Monatsgehalt oder mehr ausgeben oder Schulden gemacht haben, um Eintrittskarten zu bezahlen, um das Besäufnis zu finanzieren und die Unterkunft. Leute, die übernächtigt und besoffen über andere Fans herfallen und sie zusammenschlagen. Die haben nämlich unter dem Strich die Tugenden des Patriotismus absolviert. Sie dienen einer höheren Sache, bringen dafür Opfer in Sachen Zeit und Geld und richten Opfer an bei den Gegnern. Das ist das, was man von Patrioten will und wünscht und erwartet, bereinigt freilich um die Seite, dass rechtsbrecherisches Tun im Spiel ist. Dafür werden sie dann von der Polizei hart angefasst. Dafür, aber auch nur dafür. Alles andere ist staatlich gesponsert, gewünscht, angestachelt. Es ist vielleicht, jetzt komme ich zum Schluss, eine sinnreiche Kommentierung dieses Geschehens, dass große Zeitungen den Wunsch an die Weltmeisterschaft geknüpft haben. Hoffentlich lässt sich diese gute Stimmung des Volkes über die Weltmeisterschaft hinaus erhalten. Das zeugt nämlich einerseits davon, dass sie diese patriotische Feier, diesen überschäumenden Nationalismus nicht nur gut finden, sondern dass sie von dem eine Leistung erwarten und wünschen. Gedacht ist nämlich daran, dass Deutschland als Sanierungsfall getauft worden ist von Merkel, dass der harte Opfer verlangt, es müssen mehr Steuern gezahlt werden, es muss mehr gearbeitet werden, es müssen auch mehr Leute in ihre Entlassung einwilligen. Der Standort verlangt harte Opfer. Und die Vorstellung, die in solchen Kommentierungen offenbar wird, heißt, Wenn sich diese gute Laune des Patriotismus über die Weltmeisterschaft hinaus erstreckt und verlängern lässt, dann schlucken die Leute all diese Härten, die ihnen zugemutet werden, um die wirkliche Nation auf dem wirklichen Feld der Konkurrenz voranzubringen, jenseits des Spielfeldes. Darin steckt einerseits eine Dummheit, aber das ist noch die harmlosere Seite. Die Dummheit steckt darin, als wäre es eine Frage der Stimmung im Volk, welche Leistungen erbracht werden und welche nicht. Ob die Schicht bei BMW um 7 beginnt oder nicht, ist keine Frage davon, ob der Schichtarbeiter gerade La Paloma oder das Deutschlandlied pfeift und guter Stimmung ist. Der Schichtbeginn ist ihm vordiktiert. Und ob er 19% oder 16% Mehrwertsteuern zahlt, das entspringt nicht seiner patriotischen Laune, die man deswegen erhalten müsste. Das beschließen die in Berlin. Insofern ist der Zusammenhang zwischen guter patriotischer Stimmung und erbrachten Leistungen und Opfern fiktiv. Aber die Härte des Arguments liegt gleichwohl darin. Wer sagt, hoffentlich lässt sich diese Stimmung erhalten, die jetzt bei der Weltmeisterschaft tobt, der gibt immerhin bekannt, dass er einen berechnenden Umgang zwecks Ausnutzung mit dem patriotischen Gefühl pflegt. Der denkt nämlich und wünscht sich, dass insofern die Leute patriotisch gesinnt sind, sie die ihnen abverlangten Opfer willig ertragen. Und das sollten sich die Massen, die in die Stadien gehen, mal zu Gemüte führen. Patriotismus ist nicht bloß ein verkehrtes Gefühl von unten, sondern es ist auch noch der Versuch der berechnenden Ausnutzung dieses Gefühls von oben. Und das spricht zweimal gegen ihn. Jetzt ist alles zur Diskussion gestellt. Sag mal, ich habe eine Frage zu dem Patriotismus, der jetzt ja, wie du vorher gesagt hast, vom Staat auch so in die Welt gesetzt und inszeniert worden ist. Also sei es in Form von organisierten Großleinwänden, sei es von Fankurven, die betreut werden und all dem, was es halt an Öffentlichkeit und staatlich mitorganisierter Öffentlichkeit gibt. Es ist irgendwie überhaupt nicht, jetzt sage ich mal, abgeholt worden von verschiedenen Parteien. Also da sind irgendwie keine Parteien entdeckt worden. Also da ist keine NPD davor gestanden und hat gesagt, na klasse, wieder mal ein paar mehr Fahnenträger, aber auch sonst irgendwie keine, ne? Die sich da irgendwie gesagt hat, naja, das ist doch mal in der Konkurrenz untereinander auch mal eine gute Gelegenheit, mal danach zu schauen, wer eigentlich in der Parteienkonkurrenz vielleicht am besten bedient. Ist das jetzt in dieser Weltmeisterschaft dann auch so eine Zeit gewesen, wo man sagt, da kann man keine Parteien oder da will man keine Parteien mehr kennen? Oder wieso ist das überhaupt nicht, sage ich mal, in der Konkurrenz dieser Parteien nochmal aufgetaucht? Ich würde zwei Argumente darauf antworten. Das erste ist, es gibt in dieser Frage keine Konkurrenz der Parteien, sondern einen Konsens. Das sehen alle Parteien so. Niemand in der Republik steht auf dem Standpunkt, weder die SPD noch die CDU noch sonst irgendeine Partei, auch nicht die Linkspartei. Das ist ein überschäumender Patriotismus, der wieder an die braune Vergangenheit erinnert. Das dürfen wir so nicht durchgehen lassen. Wohingegen die NPD vielleicht der Auffassung wäre, endlich einmal senkrechte Patrioten. Sondern alle Parteien, wirklich alle, stehen auf dem Standpunkt, das ist der Patriotismus, wie wir ihn wollen. Also haben sie in der Frage keine Konkurrenz. Und der zweite Gesichtspunkt ist, du hast ihn, glaube ich, selber schon angesprochen in deiner Frage. Jede Partei würde es selber als unangemessene Störung des nationalen Wir-Gefühls auffassen. Sich parteipolitisch daran zu bereichern. Das Argument würde ihr mehr schaden als irgendwelchen Nutzen bringen. Es wäre auch ein Widersinn, weil sie in der Frage des freigelassenen Nationalismus einer Meinung sind und keinen Streit auszufechten haben. Die wenigen Kritiker, die es gibt, Günter Grass ist zum Beispiel so einer, die finden trotz ihrer Prominenz in der Öffentlichkeit einfach kein rechtes Echo. Und daran siehst du, es ist eine abgelegte Position von SPD und anderen. Diese fahnenschwenkenden Fanatiker als ungute Erinnerung an deutsche dunkle Kapitel aufzufassen. Damit ist die Kritik von Grass jetzt noch gar nicht erklärt und erledigt. Aber sie hat ihre prominente Rolle in Deutschland verloren, weil Deutschland sich neu in der Welt aufgestellt hat und entsprechend den Nationalismus der Massen umstellt. Sie wollen nicht mehr, dass Deutschland mit dem Kotau wegen seiner faschistischen Vergangenheit in Verbindung gebracht wird und Abbitte tun muss, sondern sie wollen endgültig von allen die Anerkennung als Weltmacht, ohne Wenn und Aber. Und entsprechend darf der Patriotismus jetzt umgestellt werden. Ein Hurra auf Deutschland, weil man Deutscher ist. Das ist Konsens. Das tun ja die anderen Nationen das auch. Das tun ja die anderen Nationen das auch. Ist ja auch ein Argument, wenn das deutsche Fahnenschwenken ein bisschen geäugt wird, ob das jetzt wieder in Ordnung ist. Aber die anderen Nationen haben ja da schon lange keine Scheu mehr oder hatten sie nie. Also können wir das doch auch. Die Welt ist mal so, ist doch in Nationen gegliedert. Die anderen schwenken die Fahnen, also ist doch auch unser gutes Recht. Bitte. Ich habe jetzt noch gar nicht verstanden, ob du daran ein Argument oder eine Frage knüpfst oder bloß ein Argument zitierst. Aber wenn dir das klar ist, antworte mal. Nee, also ich finde es halt interessant, weil das habe ich auch schon oft gehört, so dieses Jahr, die anderen machen es ja auch. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist halt, wollen wir das überhaupt? Also, das ist dann nur meine Art von Grund, wird es deswegen besser oder ist es deswegen gut? Also das ist immer das, was bei mir dann halt so zum Vorschein kommt. Uns ist deswegen gerechtfertigt. Wäre noch interessant, wer das hier ist. Also wollen wir das? Ja, Menschen, die vielleicht statt Nationalismus Internationalismus fordern. Oder ganz andere Vorstellungen von Zusammenleben sich wünschen und Vorstellungen fordern. Na, man kann jetzt mal, was deine Antwort betrifft, die Logik des Arguments für sich für einen Moment würdigen. Ja? Taugt sowas überhaupt als Argument, wenn man sagt, ich möchte etwas deswegen machen, weil es andere auch tun? Eigentlich gibt es ja gar keinen Grund an dafür, warum man etwas tun möchte, in diesem Fall Patriot sein. Das muss man schon wollen, denn der Verweis auf die anderen, die es auch tun, ist die Rechtfertigung dessen, was man will und nicht die Begründung dessen, was man will. Es ist eine Rechtfertigung. Nimmt man mal dieses Argument für sich, dann muss man sagen, es ist darauf berechnet, Zuspruch von anderer Seite zu bekommen mit dem Argument, weil das, was ich will, etwas Allgemeines ist, das alle anderen auch tun, deshalb verdient es Respekt in dieser Welt. Ja? Aber für sich genommen ist dieses Argument ein sehr unvernünftiges und dummes. Denn der Verweis darauf, dass andere auch etwas machen, sodass ich doch in dieselben Fußstapfen treten könnte, der ist brandgefährlich. Andere Leute machen Sachen, da wird einem ganz anders. Die möchte ich nicht deswegen machen, weil sie verbreitet sind. Es ist sehr üblich, dass man Asylanten verkloppt. Wenn du in irgendeinem ostdeutschen Bundesland lebst, bist du wahrscheinlich in der Minderheit, wenn du das nicht tust. Aber ich möchte mich dem Mehrheitsritual nicht anschließen, nur weil es ein Mehrheitsritual ist. Das wäre quasi ein Argument bezogen auf deinen Hinweis, soll man überhaupt einer solchen Abwägung folgen? Ich möchte etwas deswegen tun, weil es andere tun. Du hast da oben diese Überlegung in den Zusammenhang gestellt mit dem Nationalismus und das Argument hat eine Tradition, in der auch genauso gut das Gegenteil auf dem Spielfeld war. Du hast jetzt zitiert ein Argument aus der Öffentlichkeit, das sagt, ja, wir Deutschen sind zu diesem Hurra-Patriotismus doch willens und befugt, denn die anderen tun es doch auch so. Vor 10 Jahren war das Argument genau umgekehrt. Da hieß es immer, andere haben ein sehr entspanntes Verhältnis zu ihrer Nation. Die Franzosen können die Marseillaise schon zum Frühstück singen. Aber wir Deutschen haben ein sehr gebrochenes Verhältnis. Und das kommt von Hitler. Daran merkst du, dass sich in diesem Vergleich, wie halten es die anderen mit ihrem Vaterland und wie halten wir es, überhaupt nicht entscheidet, wie man es mit dem Vaterland hält. Heute berufen sie sich darauf, dass alle ihre Fahnen zum Fenster heraushängen. Gestern haben sie sich darauf berufen, dass zwar alle ihre Fahnen zum Fenster heraushängen, wir Deutsche aber das nicht dürfen wegen der Hitler-Vergangenheit. Daraus ziehe ich den Schluss, dass der Verweis auf die anderen Kollektive und ihre Praxis überhaupt nicht den Grund dafür abgibt, warum sich ein deutscher Nationalist jetzt so und früher anders benommen hat. Der wirkliche Grund dafür liegt darin, dass sich diese Nation neu definiert und aufgebaut hat. Die hat nach dem Zweiten Weltkrieg über 40, 50 Jahre lang einen Nationalismus der Bescheidenheit verordnet bekommen, und zwar durch die Siegermächte. Denen war verboten, materiell sich zu bewaffnen, und denen war auferlegt, bei allem, was sie an nationaler Politik tun, immer im Gestus der Bescheidenheit aufzutreten und abzuschwören davon, dass sie einen nationalen Größenwahn, einen Neuanlauf zur Ordnung der Welt unternehmen wollen wie Hitler. Deswegen war deutscher Stolz auf die Nation immer etwas Gebrochenes. Die haben immer gesagt, 40 Jahre lang, wir schämen uns über die Vergangenheit des Hitler-Deutschland. Und stolz sein dürfen wir auf die Demokratie, weil sie dieses schlechte Deutschland überwunden hat. Da war der Stolz auf das Deutschland gewonnen aus der Scham über das schlechte Deutschland. Sich als guter Deutscher fühlen durfte nur derjenige, der als Deutscher in Sack und Asche gegangen war. Das hat das Volk immer schon als sehr widersinnige Übung empfunden, die war aber der feste Bestandteil der patriotischen Massenkultur. Und der Grund dafür war die Stelle dieser Nation im Verhältnis zu den Weltmächten, die ihnen abverlangt haben, mit der ewigen Scham über die eigene kriegerisch besiegte Hitler-Vergangenheit zu dokumentieren, politisch, diplomatisch, dass sie einen solchen Versuch zur Dominanz in der Welt nicht wiederholen werden. Jetzt sind die Karten neu gemischt oder es ist ein neues Verhältnis eingetreten. Deutschland hat sich in der Welt eine Führungsrolle erworben, ökonomisch und auch politisch. Es ist eine Führungsmacht der EU und Konkurrent der USA und in allen weltpolitischen Affären als maßstabsetzende Nation mit eingemischt, wenn auch nicht bestimmend. Das hat dazu geführt, diese neue Rolle, dass Deutschland auf dem diplomatischen Parkett die alte Übung, Scham über die schlechte Vergangenheit zu präsentieren und damit Demut zu offerieren, gestrichen hat. Und angefangen hat das schon vor 15 Jahren, als der Kohl zum ersten Mal nach Bitburg gegangen ist und gesagt hat, er genießt die Gnade der späten Geburt, er gehört nicht mehr zu der braunen Vergangenheit Deutschlands, er muss nicht mehr Asche auf sein Haupt ergießen. Fortgesetzt hat es dann Schröder, als er zum ersten Mal zur Feier der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs angereist ist, wo nicht mehr die Sieger zu Gericht saßen über den Verlierer, sondern der Verlierer einer der Mitfeiernden war, weil sie gemeinsam die Weichen in einer neuen Weltordnung stellen und Deutschland nicht mehr eine subordinierte Macht ist, die sich den Vorgaben anderer fügt, sondern Vorgaben für andere macht. Und das findet jetzt seinen quasi krönenden Abschluss darin, dass man den deutschen Volksgenossen sagt, die alte Lektion, Scham über die Vergangenheit, ist die einzig zulässige Variante, Stolz über das Heute zu empfinden. Die darf man getrost einmotten. Man darf jetzt einfach seine schwarz-rot-goldene Fahne aufs Autodach heften und wie ein Blöder durch die Innenstadt rennen. Unverkrampft. Eben. Ja, ich habe nochmal die Frage. Du bist jetzt auch Deutscher. Du bist Deutscher. weißt du ja gar nicht, wie sehr du Deutscher bist. Das willst du jetzt hier alles ableugnen. Also du machst das Ganze jetzt hier magisch. Du bist doch aber selber ein Deutscher. Kannst du, sprichst Deutsch, bist hier aufgewachsen, hast das Schulsystem hier genossen, der Staat zahlt für dich die Straßen. Den letzten schließe ich mich nicht an, aber mach nur weiter. Ja, weiter. Ja, passt so, oder? Ja, das letzte passt nicht. Der Staat zahlt gar nichts, der nimmt den Leuten. Weil er arbeitet ja nicht. Der Staat arbeitet nicht. Der Staat lässt arbeiten, und zwar andere, für sich. Denen nimmt er Geld. Davon zahlt er unter anderem Straßen. Aber das war ja nicht der wesentliche Gehalt deiner Rede. Richtig. Versuchst einen Einwender nachzustellen, der hier nicht am Platze ist, ja? Der sich fragt, ob es so einen Nestbeschmutzer wie mich eigentlich geben kann, ja? Nicht, ob es so einen Nestbeschmutzer gibt. Das Problem ist ja wirklich, dass dieses Deutschsein, jeder hier spricht Deutsch, diese Vereinnahmung, dieses Ausgehen von diesem Deutschsprechen, dieses Ausgehen von dem, dass man hier die deutsche Schule besucht hat und die deutsche Zeitung liest, auf diese Verlängerung, dass man doch dann einfach für was Größeres da zu sein hat, dass es doch automatisch gehen muss. Fragst du dich das jetzt oder zitierst du jetzt jemanden, der das behauptet? Mir fällt kein guter Ende. Ich hätte gern irgendwie ein paar schlagende Einwände dagegen. Ich verstehe deine Frage noch nicht. Ich verstehe Ihre bisherigen Aussagen so, du korrigierst mich, wenn es ein Missverständnis ist, ja? Sie sagt gegen mich, wie kannst du so kritisch mit Deutschland ins Gericht gehen und mit dem Patriotismus, wo du doch selber ein Deutscher bist, Deutsch sprichst, also doch eigentlich für die Sache sein musst, die du kritisierst. Fasse ich das richtig auf? Mhm. Nur für, du bist Teil dieser Sache. Du bist noch nicht bloß für, sondern du bist elementar, es ist in dir. Der entscheidende Gedanke bei mir ist doch, bitte über diese sprachlich-kulturelle Identität denke ich. Mhm. Das ist dein Gedanke. Also dass ich über die gemeinsame Sprache sowas herstelle, wie ein automatischer, und zwar jenseits aller politökonomischen Zusammenhänge, bestehender Zusammenhang. Naturalzusammenhang. Bei dem Argument wird doch die Sache einfach auf den Kopf gestellt. Tatsächlich geht die Reihenfolge so, eine Gewalt erringt irgendwie auf einem bestimmten Gebiet die Oberherrschaft, schnappt sich die Leute, die dort wohnen, als ihre Untertanen, zieht eine Grenze drumherum und erlässt dann Regeln, wie es zuzugehen hat. Schreibt zum Beispiel eine gemeinsame Sprache vor. Was vorher unterschiedliche Sprachen waren, die gibt es dann vielleicht auch noch, dürfen irgendwo noch geredet werden, aber die offizielle Sprache, die jedes Kind lernen muss, ist eine andere, ist eine gemeinsame. So kommt es dazu, dass innerhalb einer Nation eine gemeinsame Sprache gesprochen wird. So wie du das jetzt gerade zitiert hast und wie üblicherweise gesehen wird, der nationale Zusammenhang, wird ja genau auf den Kopf gestellt. Da wird so getan, als hätten die Leute, die halt jetzt miteinander eine Nation bilden, einen vorstaatlichen Zusammenhalt, eine vorstaatliche Gemeinsamkeit, in einer gemeinsamen Sprache, in einer gemeinsamen Kultur. Und weil sie so viele Gemeinsamkeiten haben, deswegen tun sie sich zusammen und schaffen sich einen Staat gleichsam als ihren Ausschuss an. Ja, das ist einfach eine Umdrehung des Sachverhalts, wie er tatsächlich abläuft. Das ist eine Erläuterung zur Sache. Aber nehmen wir sie mal so blank, wie du sie ausgedrückt hast. Der Einwender spricht Deutsch, ich spreche Deutsch. Und was folgt daraus? Wenn schon die gemeinsame Sprache das uns Verbindende ist, dann gründen wir einen gemeinsamen Verein zur Pflege dieser Sprache. Eine Bundeswehr, eine NATO, ein Finanzministerium, das brauche ich dazu nicht. Wenn die Sprache das uns Verbindende wirklich ist, gesetzt den Fall, es wäre so, dann würden wir eben zusammen einen Sprachverein gründen. Wenn Goethe und Beethoven das die Deutschen Verbindende ist, dann würden sie einen Literatenclub gründen. Doch, sowas. Ja, okay. Das, was da als Gemeinsamkeit behauptet wird, enthält gar nicht den Grund für die Gemeinsamkeit, der man sich verbunden fühlen soll. Gesagt wird Sprache und gemeint ist Staat. Was dann die Sprache selbst angeht, da merkst du, dass die Leute Verbindende hat in der Sprache ein Instrument, aber nicht die wirkliche Substanz. Du zeigst auf die Sprache und sagst, die Deutsch sprechen, das sind die, die im deutschen Staat als Kollektiv organisiert sind und zusammenhalten. Aber die Sprache ist gar nicht das wirkliche Kriterium und die Substanz. Wenn die Sprache das wäre, ja, dann müsste Österreich und Schweiz schon mal dazugehören. Gelsenkirchen müsste man evakuieren. Da sind nur Krakowiaks und Polskis und lauter Zugereiste aus dem Osten. Und die 20% funktionellen Analphabeten, von denen man offiziell sagt, die können Deutsch eigentlich nicht schreiben und nicht lesen. Ja, die müsste man irgendwo in so einen Zwischenraum packen. Aber in den deutschen Sprachraum würden sie nicht wirklich gehören. Also merkst du, dass die Sprache zwar als die verbindende Substanz zitiert wird, das aber nicht ist, weder als Inhalt noch als Kriterium. Es gibt sogar umgekehrt Nationen, ja, Amerika, die sich sehr viel darauf zugute halten, dass es nicht so ist. Amerika rühmt sich als Melting Pot. Die holen Hispanos und Völkerschaften von überall ins Land und sagen, das Bekenntnis zu Amerika, zu Pursuit of Happiness, zu God's own country. Das verbindet die Menschen zu Amerikanern und nicht der Zufall der Hautfarbe und der Sprache. Das ist was sehr Spezielles der europäischen Nationen, so zu verfahren. Dass dann schließlich der von dir geistig antizipierte Einwender sagt, wenn du schon Deutscher bist und Deutsch sprichst, kannst du doch unmöglich so eine Kritik an Deutschland vortragen. Der gibt unfreiwilligerweise die Logik des Nationalismus preis. Sein Satz ist nämlich in einer Hinsicht kontrafaktisch. Wenn du ein Deutscher bist, kannst du nicht diese Kritik an Deutschland üben. Dieser Satz ist kontrafaktisch, weil ich es ja konnte. Ich habe es getan. Insofern stimmt seine Aussage faktisch nicht. Dass er aber das von ihm Verlangte wie eine Faktizität unterstellt, so müsste es sein. Ein Deutscher lobt Deutschland. Er kritisiert es nicht. Das gibt den Kern des Nationalismus preis, dass er nämlich denkt, Deutsch sein, das ist wie eine Eigenschaft der Verbundenheit mit dem Kollektiv und dem Land und nicht ein reflektiertes, quasi per Argument und Begründung etabliertes Verhältnis, von dem ich sage, ja, wenn Deutschland so etwas ist, das ich schätze, das mir nutzt, dann bin ich dafür. Nutzt es mir nicht oder schädigt es andere, bin ich dagegen. Das ist gerade das Verhältnis, das die Leute aus dem Patriotismus eliminiert haben wollen. Weil es nämlich die Entzweiung in die Verbindung trägt und nicht die Verbindung sattelfest macht. Und einer, der sagt, Deutsche können ja wohl Deutschland nicht kritisieren, der geht wie selbstverständlich davon aus, dass Loyalität mit einem Land so etwas wie eine Eigenschaft an einem Subjekt ist, gerade so wie die Haarfarbe. Es gibt noch eine andere Fassung. Ich habe zuerst gedacht, du wolltest auch das, weil du auch gesagt hast, du hast doch eine Stimme besucht, dass einem gesagt wird, du profitierst doch von diesem Staat und seinen Leistungen. Der stellt dir doch die Lebensmöglichkeiten zur Verfügung und deswegen darfst du nicht so undankbar sein und sagen, ich pfeife auf dieses Deutschland, das dich leben lässt. Und da denke ich, trifft im übertragenen Sinn das Argument mit den Straßen zu. Dass das Verhältnis von wer dafür wen eine Leistung erbringt, genau das Umgekehrte ist. Vielleicht als noch ein Argument für Patriotismus was in der Frankfurter dann vorgestern oder vor drei Tagen. Der Patriotismus, den man jetzt in Deutschland allen Teilen sieht, der ist nicht nur nicht gefährlich und nicht aggressiv, sondern der ist geradezu die Voraussetzung für Völkerverständigung. Denn man muss stolz auf das eigene sein, damit man das Fremde schätzen kann. Ja, also jemand, der nicht stolz auf Deutschland ist, der kann überhaupt einem Fremden hierzulande nicht wohlwollend begegnen. Und, ja, und dieses Argument ist in sich einfach zirkulär, weil da wird unterstellt, es gibt uns und die anderen. Also dieses Fremde, das ist ja bloß deswegen fremd, weil es das eigene gibt. Also weil es die eigene Nation gibt, die sich abgrenzt von dem Außen. Und jetzt wird gesagt, das Fremde soll man lieben, aber das kann man ja gar nicht, wenn man nicht stolz ist aufs eigene. Also. Aber muss man bei dem eigenen nicht unterscheiden zwischen dem eigenen des Landes und dem eigenen persönlichen? Das geht mal ein bisschen ab in der Diskussion. Stolz ist eine Sache, wenn man mit Stolz leicht tut, kann man stolz sein auf irgendeine Arbeit, die man gemacht hat, auf irgendeine schulische Leistung. Aber kann man denn überhaupt stolz sein auf irgendwas, was so weit weg von einem persönlich stattfindet, wie ein Fußballspiel oder die deutsche Maschinenbau oder sowas? Weil wenn man sich jetzt auf die eigene Fahne schreibt, dann muss man ja so ein sehr kompliziertes Gefühl entwickeln für Sachen, die mit einem selber nichts zu tun haben. Weil klar, deutsche Maschinen sind weltweit was wert, aber was hat das mit mir zu tun? Bin ich dafür verantwortlich? Habe ich die gebaut? Habe ich die eingeführt? Da geht man dann von sich auf die Nation. Wie funktioniert es, dass man ein Gefühl wie Stolz antizipiert auf so eine große Gruppe wie die Deutschen? Und wie machen das die Puerto Ricaner? Die sind ja auch stolz auf sich als Population, aber das Individuum hat ja damit nichts zu tun. Das fehlt mir ein bisschen laut zu arbeiten. Wie man ein persönliches Gefühl plötzlich so in sowas wie Patriotismus umwandeln kann oder umwandeln lässt. Ja, das war eigentlich mein Versuch in dem Kapitel, worin die Fußballweltmeisterschaft ein Angebot an den Patriotismus ist, das zu erläutern. Ich möchte erstmal in der ersten Hinsicht recht geben. Das ist in der Tat, ja bitte noch eins, das ist in der Tat ein kompliziertes, wie du sagst, oder schwieriges Gefühl. Warum? Es ist ja nicht nur so, dass der deutsche Maschinenbau und die Exporterfolge einem fernliegen, sondern man ist ja eigentlich bei diesen Erfolgen, wenn man so ein Mitglied der normalen Bevölkerung ist, nur in einer negativen Hinsicht beteiligt. Man hat dafür Leistung abliefern müssen, und damit es ein Exporterfolg wird für wenig Geld. Und zudem wird man auch aufgefordert, wenn Deutschland seinen Spitzenplatz behaupten oder behalten will, dann müsst ihr mehr arbeiten für weniger Geld. Insofern würde ich dir erstmal den ersten Punkt ganz recht geben. Das, womit die Menschen sich in eins setzen sollen, ist ihnen etwas Fernes, etwas Fremdes, etwas im Gegensatz zu ihnen Stehendes. So, jetzt merkt man aber zweitens, diese Leute sind zu diesem Gefühl imstande. Einer, der diesem Fußballereignis beiwohnt, der kennt nicht nur das Wort Patriotismus, sondern er kann es erleben. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn du eine Gänsehaut kriegst, wenn die Nationalhymne gespielt wird. Oder wenn die Leute das Weinen anfangen, wenn sie im Elfmeterschießen rausgeflogen sind. Also hat der Mensch ein Gefühl erlebt in einer Sache, von der du völlig zu Recht sagst, die ist ihm fremd bis gegensätzlich. Das ist auch meine erstmal ganz grundsätzliche Kritik an diesem Gefühl. Man soll sich nicht emotional mit etwas gemein machen, das einem nicht nur fremd, sondern schädlich gegenübertritt. Also möchte ich deine erste Bemerkung einerseits unterstützen und zweitens sagen, das ist ein erster starker Hinweis darauf, dass Patriotismus ein schäbiges Gefühl, ein schlechtes ist, das man loswerden soll, nicht kultivieren soll. Und deine zweite Bemerkung ist ja mehr theoretischer Art, weil du dich selber fragst, wie bringen es die Menschen dennoch zustande? Dazu sollten meine Hinweise vorhin dienen, nämlich ich knüpfe noch mal kurz an sie an, um das zu erläutern. Die Leute, die für den deutschen Export in den Fabriken arbeiten, als Arbeitnehmer, die liegen in einem permanenten Streit mit ihren Unternehmern. Sie streiten sich um die Fragen, wie viel Geld bekommen sie, wie viel Leistung müssen sie liefern. Der wirtschaftliche Existenzkampf ist gar nicht auf das Feld des Arbeitslebens beschränkt, sondern das findet seine Fortsetzung, weil die meisten Menschen mit einem spärlich kalkulierten Lohn Notwendigkeiten bestreiten müssen, an denen andere wieder verdienen wollen. Da ist ein Dauerzwist unterwegs zwischen Mietern und Vermietern, um die Höhe der Miete, um die Qualität des Wohnraums. Es wird um Preise bei Kauf und Verkauf gestritten. Auch mit dem Staat haben die Bürger ihr Zerwürfnis. Er verlangt immer zu viel Steuern, gemessen an dem Budget, das sie überhaupt zur Verfügung haben. Dieser wirtschaftliche Existenzkampf, ich übernehme mal dieses Wort, zeugt davon, dass die Leute in gegensätzlichen ökonomischen Funktionen zusammenwirken. Die haben sie sich nicht ausgesucht, sondern in die sind sie reingeboren worden. Diesen Arbeitsmarkt, diese Berufswelt, die gab es lang bevor du und ich auf die Welt gekommen sind. Wir haben die Schule besucht, um dort irgendwie einen Platz zu ergattern. Das ist uns vorgegeben. Kaum wächst man in das rein, lässt man sich einleuchten. So ist das Leben, dort will ich mich behaupten, das ist hart und manchmal finde ich auch dafür dieses harte Etikett Ellenbogengesellschaft. Und ich rufe eine Instanz an, die mir dabei helfen möge. Alle, die sich in diesem Existenzkampf bewegen und bewähren, die rufen die politische Gewalt an, damit Regeln und Gesetze erlassen werden, damit sie in diesen Gegensätzen bestehen können. Jeder folgt dabei seiner Berechnung. Wie gesagt, die Mieter wollen, dass den Vermietern Grenzen gezogen werden, wann man kündigen darf. Die Arbeitnehmer möchten, dass den Unternehmern verwehrt wird, aus Tarifverträgen auszuscheiden, damit sie die Löhne nicht ewig weiter kürzen dürfen und so fort. Das heißt, die Art, wie Leute sich ihren ökonomischen Gegensätzen stellen, führt zu einer Gemeinsamkeit ausgerechnet darin, dass sie eine staatliche Gewalt über sich wollen, die allen anderen Schranken auferlegt, damit man selber mit seinem Interesse zum Zug kommt. Wobei man ein wenig übersieht, dass man dann auch selber eben den geforderten Schranken und Beschränkungen unterliegt. Das ist das zu deiner Frage. Das ist jetzt zunächst einmal, da bin ich noch nicht beim Gefühl, das kommt jetzt. Da bin ich aber vom Gegensatz, den der Arbeiter mit dem Unternehmer und der Mieter mit dem Vermieter hat, zu einer Gemeinsamkeit fortgediehen, die nicht auf dem Feld ihres täglichen Erwerbslebens liegt. Da haben sie nur Gegensätze. Sondern die in einer zweiten Etage liegt, auf dem Feld der Politik, wo sie dieselbe Gewalt anrufen und sagen, bitte regel das gesellschaftliche Leben, den ökonomischen Existenzkampf so, dass alle zu ihren kommen und damit auch ich zu meinem. Das ist eine wirkliche Gemeinsamkeit, die ist schädlich, weil die Gewalt, die sie aufrufen, die jetzt Regeln erlassen soll, ja die Gegensätze gar nicht behebt. Was nutzt es denn einem Arbeitnehmer, wenn es jetzt ein Kündigungsschutzgesetz gibt, in dem natürlich nicht die Kündigung verboten wird? Dann würde ja die Unternehmerschaft mit ihrem freien Eigentum als Interesse ausgehebelt. Also werden Fristen gesetzt. Was nützt es denn einem Mieter, wenn gewisse Regeln festgelegt werden darüber, wer Schönheitsreparaturen bis 550 Euro zahlt und die größeren zahlt der Vermieter? Das Budget, mit dem er das bestreiten muss, bleibt knapp. Also will ich sagen, die Gegensätze, in denen die Menschen wirtschaftlich stehen, die bringt sie zu dieser Gemeinsamkeit, eine Gewalt mit Gesetzen über sich zu verlangen, statt, und jetzt sage ich meine Alternative, statt die Gegensätze zu kritisieren und möglichst loswerden zu wollen und die Gewalt dazu, die das mit ihren Regeln betreut und haltbar macht. Diese erste Gemeinsamkeit, die noch nicht auf dem Feld der Emotionen liegt, die ist der jedermann geläufige, vielleicht auch dir, ich weiß es nicht, der jedermann geläufige Denkschritt, von dem man sagt, ja, ohne Ordnung geht hier aber nichts. Ordnung muss sein. Es kann doch hier nicht jeder machen, was er will. Dieser Gedanke, es kann nicht jeder machen, was er will, zeugt davon, dass das Interesse an der Gewalt nie das Positive im Auge hat. Leistet etwas für mich, gibt mir etwas. Sondern das Negative. Er legt dem anderen Beschränkungen auf, Fesseln. Der muss sich an etwas halten, sodass er nicht ohne Schranke im Gegensatz zu mir treten kann. Sodass ich einen Raum bekomme, der andere ist beschränkt, in dem ich mich ein Stück weit entfalten kann. Das ist die politische Gemeinsamkeit und auf der wächst eine Emotion. Wenn ich mich nämlich zu diesem Schritt bekannt habe und sage, ja, ein Staat, der Ordnung schafft, das wollen wir, das ist nützlich. Das regelt unser Leben und macht es auskömmlich und erträglich. Dann habe ich die politische Gewalt, zu der sich alle bekennen, als den Organisator und Betreuer meines Lebens gewertschätzt. Das finde ich gut. Und nur weil ich das gut finde, gehen die Menschen auch alle 4 Jahre zur Wahl und sagen, weil ich diese staatliche Gewalt gut finde, ist es mir wichtig, dass sie von den richtigen und kundigen Führern wahrgenommen und exekutiert wird. Und ich kann zwischen den Parteien das Personal auswählen. Die Wertschätzung dieser Gewalt drückt sich darin aus, dass die Leute zur Wahl gehen und die Parteien wählen. Sie drückt sich auch darin aus, das ist der nächste Schritt, dass sich Leute einleuchten lassen, dass, wenn der Staat meine Lebensumstände organisiert durch Regeln, die andere beschränkt, dass das auch meinen Einsatz verdient. Nicht nur in dem formellen Sinn, dass ich das Personal mitbestimme bei der Wahl. Das verdient meinen Einsatz auch in materieller Hinsicht. Wenn der Staat wichtig ist, dann darf ich auch nicht einfach nur mit den Zähnen knirschen, wenn er die Mehrwertsteuer erhöht. Dann muss das sein, damit das Gesundheitswesen, die Bundeswehr, die Airbus-Industrie und was sonst noch alles wichtig ist in diesem Staat, wächst und gedeiht. Dann muss ich im Ernstfall sogar sagen, ja, wenn dieser Staat eine solche Lebensnotwendigkeit für mich ist, dann verteidige ich ihn auch am Hindukusch. Auch da stehen ja mittlerweile schon Soldaten in Tausendergröße. Dieses Bekenntnis zur Nation, je weiter die Etappen fortgehen, trennt sich vollständig ab von einer ehrlichen Rückrechnung. Was habe ich eigentlich als Nutzen davon, dass ich mich zu dieser Gewalt als meiner Lebensgrundlage bekenne? Der Nationalist verweigert den Rückschluss, den ich in meiner Agitation ihm vorlegen möchte. Rechne doch mal nach, ob sich das Leben für dich in diesem Staat lohnt. Jede Generation, so lange ist der Kapitalismus noch nicht auf der Welt, jede Generation ist mindestens einmal in einen Krieg gerückt. Erst der Erste Weltkrieg, dann der Zweite. Der Reichtum in dieser Gesellschaft wird von Jahr zu Jahr größer. Das nennt man Steigerung des Bruttosozialprodukts. Die Leute dabei und deswegen ärmer. Die Arbeitslosen werden mehr. Die Löhne sinken. Kein Wunder, weil der Reichtum dadurch wächst, dass sie mehr leisten für weniger Geld. Und Entlassene sind gestrichene Lohnkosten. Wenn die anderen die Leistung mit übernehmen an neuen Maschinen, wächst der Reichtum bei weniger Lohn. Und darum geht's. Diesen Rückschluss auf die Frage, was bringt diese Nation für mich, die verweigert ein Nationalist, weil er sein Bekenntnis zu seiner Nation so absolut gemacht hat. Es ist die nicht hintergehbare Lebensgrundlage, dass er sich diese Frage versagt. Eine andere nicht. Dass nämlich zu dieser Nation dazu zu gehören, etwas Großes und Schönes ist. Dass es das Tier, nachdem er sich in seiner täglichen Konkurrenz dauernd sehnt, doch irgendwo wirklich gibt. Nicht im täglichen Existenzkampf, da wird nur gemobbt und betrogen und gelogen. Aber dass es dieses Wir, nachdem er sich sehnt, doch irgendwo wirklich gibt. Das hat er vor Augen in der Gemeinschaft der Kollektivgenossen, die sich Volk nennen. Wir Deutsche. Ich will gar nicht von den Übergängen reden, dass ein Nationalist, weil er seine Nation so sehr wertschätzt, auch noch sein Leben dafür opfert. Die Sehnsucht nach dem Wir, das ist ein einziges Zeugnis davon, dass er über sein ganzes tägliches Erwerbsleben eigentlich implizit das Urteil hat. Es ist ein Hauen und Stechen, das mir zuwider ist. Eine wirkliche Gemeinschaft ist es nicht. Und statt das Hauen und Stechen auf seine Gründe zu befragen und zu kritisieren, hält er seine Sehnsucht fest nach dem Wir und verankert die in einem Kollektiv, in dem das Wir nur wahr wird. Wenn man alle wirklichen Interessen, die die Menschen haben, völlig ausblendet und wegabstrahiert. Wir, das sind wir nur, wenn wir vergessen, dass du der Bankier und ich der Hartz-IV-Empfänger bist. Da halten wir nur noch aneinander fest. Wir haben einen deutschen Pass. Alles andere, was uns täglich entzweit, soll nicht gelten. Die ganze Sinnsuche, von der diese Welt so bevölkert ist. Die einen sammeln Briefmarken, die anderen rennen zum Papst. Die Dritten gründen eine Familie, die anderen wollen unbedingt Kinder. Das noch alles wohlwollend genommen. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Leute umtrieben werden von diesem Bedürfnis, es möge doch einen wirklichen Zusammenhalt zwischen uns geben. Und im wirklichen Berufsleben vermissen wir ihn ums Verrecken. Wir wollen ihn aber haben, aber das Berufsleben nicht dafür kritisieren, dass es dem völlig entgegensteht. Da hat man keine gemeinschaftlichen Zwecke. Sowas wird sogar verteufelt. Wer das versucht, der macht ja eine verruchte Planwirtschaft, so wie es die Sowjets gemacht haben. Das ist übel. Das ist nicht Marktwirtschaft. Das Wir wird also unter Beibehaltung der Gegensätze, die die Sehnsucht anstacheln, gesucht auf den verschiedensten Feldern und gefunden werden kann es nur, wenn ich von den wirklichen Interessen und Gegensätzen abstrahiere und sie im Hintergrund spielen und gelten lasse. Dann wird der Gedanke vom Kollektiv in dieser Abstraktheit aber auch nur so wahr. Wir Deutschen halten zu Deutschland. Jetzt pfeifen wir dasselbe Deutschlandlied und feiern den Sieg der Nationalmannschaft. Und morgen früh treffen wir uns um 7 wieder am Band. Ich hätte noch mal eine Frage für dich. Ich habe vorher richtig verstanden, so praktisch, es gibt doch so etwas wie einen persönlichen oder einen privaten Stolz. Also etwas, was mit dem großen, großdeutschen Stolz zu tun hat. Ja, einen, der an einem selber ansetzt. Weil, ich meine, ich bin ja wirklich jemand, der überaus stolz ist, auf sich, aber ich kenne diese Gefühle auch, wenn ich was mache. Dann kann es schon mal stolz sein, den ich empfinde. Aber das hat dann damit zu tun, weil ich mich halt also sich selber in Arsch getreten habe und irgendwas unternommen habe, was jetzt für mich oder für jemanden anderen wichtig ist. Da ist ein direkter Bezug da. Ich nenne es auch nicht stolz, sondern was er sich, da freut man sich halt über sich und was er macht. und das hängt da jetzt aber nur an mir. Und wie kann ich Stolz entwickeln für was, wo ich, okay, ich kann sagen, das ist auch meine Straße und auch mein Airbus und auch mein Meerwolke, der ja nach oben fliegt. Kann ich sagen, aber mache ich nicht, weil ich das weder gewünscht noch bestellt habe, ich habe es auch nicht gewählt. Ich habe auch keine Schraube da reingedreht in das Auto oder sonst was. Es hat nichts mit mir zu tun. Dennoch gibt es Leute, die sagen, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Oder ich bin ein deutscher Patriot. Oder ich schläge mich für die deutsche Mannschaft gegen die Briten, weil wir gewonnen haben. Wir, obwohl das wäre ein Mitspiel. Bleib mal bei deinem Airbus. Ich finde dein Beispiel sehr nützlich. Weil du mit einem Hinweis wieder völlig recht hast, mit deiner zweiten Bemerkung nicht. Du hast völlig recht, wenn du sagst, die emotionale Verbindung mit einer Sache, die mir fremd ist, der Airbus und sein Exporterfolg, ist nur um den Preis eines Selbstbetrugs zu haben. Das war dein eines Argument. Übersetzung oder was auch immer. Ja. Falsche Umgang mit. Ja, also die bauen einen Airbus und du sagst, oder du lässt dir sagen, das bist auch du. Du bist Deutschland. Du bist dein Airbus. Du bist dein Airbus. Auch du bist Deutschland. Diese Kampagne gab es, ja? Alle sind Airbus. So, das ist nach der einen Seite hin eine komplette Lüge. Du bist nicht der Airbus, in diesem banalen Sinn wollen wir es sowieso nicht auffassen, das Argument. Aber du bist auch nicht der Verkäufer des Airbus, auch nicht der Nutznießer der Verkaufserlöse. In der anderen Hinsicht stimmt deine Auffassung nicht mehr ganz, zu sagen, damit hast du nichts zu tun. Du hast damit zu tun, freilich nicht in der Rolle, in der du angesprochen wirst. Angesprochen wirst du als ein Beteiligter des Erfolgs. Zu tun hast du aber wirklich mit dem Airbus, in einer anderen Hinsicht. Entweder als wirklicher Arbeiter, der ihn zusammengeschraubt hat, dann hast du Leistung für wenig Geld abgeliefert. Oder du hast damit zu tun, als Steuerzahler, der an den Staat Steuern wegzahlen musste von seinem Einkommen, damit diese Airbus-Industrie gesponsert werden kann. Wenn jetzt das Argument fällt, wir alle können stolz auf den Airbus sein, dann wird auf eine Beteiligung hingewiesen, die durch die wirkliche Beteiligung nicht gedeckt ist. Hingewiesen wird auf eine Art von Beteiligung, die dir sagen soll, insofern auch du ein Mitglied des deutschen Kollektivs bist und zu diesem Staat gehörst, darfst du dir den Erfolg des Staates, der beim Verkauf so gut Gewinne macht, selber zuschreiben. Aber die wirkliche Rolle, die du dabei gespielt hast, ist die des Leistungserbringers und nicht des Nutznießers. Das habe ich vorhin gemeint. Diese Verwechslung, dass Leute sich als quasi ideellen Lohn der Sache vortragen lassen, dass sie ein Mitnutznießer eines Erfolgs ist, der gar nicht der ihre ist, sondern der anderen Seite. Und dass sie in die andere Seite involviert sind, ja, darauf wird angespielt. Die Arbeiter haben ihn zusammengeschraubt, die Steuerzahler haben geblecht, aber in dieser Rolle bist du eben gar nicht Nutznießer, sondern Dienstleister. Und das ist auch das Verlogene an dem Gefühl. Man empfindet Stolz auf den Erfolg eines Subjekts, von dem man der Geschädigte ist. Oder ich könnte nicht einmal stolz auf Deutschland sein wegen dem Airbus, weil wenn, dann müsste ich stolz auf Europa sein, weil die Franzosen und die Briten zum Beispiel. Und Nordafrika haben auch mitgeschraubt. Also hilft man deinem Patriotismus ja auch nichts. Selbst wenn ich das schaffe, auf irgendwo Gerät stolz zu sein. Mir ist es immer noch ein Rätsel, wie man es schafft, stolz zu sein auf die pure Existenz. Auf die? Auf eine pure Existenz in einem Land und auch darauf stolz zu sein, ein Mitglied einer Gesellschaft zu sein. Wie geht das, wie ist das möglich? Ein Patriotismus? Kannst du das so schon vom Plan? Kannst du dir vorstellen, dass ein BMW-Arbeiter stolz ist auf den Schülerinnen zusammengeklaut hat? Kannst du dir das vorstellen? Ich kenne solche Leute, die sind ja schon stolz drauf, ja. Das ist aber was anderes, weil da schaut er, da ist er stolz, dass er erstens mal das geschafft hat vom vom landenden Schlosser im hinteren Grafen nach DRD zu kommen und dort einen honorierten und gut angesehenen Job in der Industrie zu haben. Das ist der direkte Bezug zu ihm. Auch wenn er bloß zwei Schrauben oder eine Fensterscheibe eingebaut hat. Das ist aber schon schwierig, dann darauf stolz zu sein. Aber ich kann mir eben nicht vorstellen, wie man stolz sein kann, die deutsche Fußballmeisterschaft zu gewinnen, als Unbeteiligter von 80 Millionen. Ich bin ja nur 11. Ich meine, dass du mit dieser Frage, wie nah steht einem das Objekt, auf das man stolz ist, oder wie fern steht es einem, der Sache nicht beikommst. Nimm mal den BMW-Arbeiter. Das weiß man doch von Arbeitern. Du hast es gerade auch zitiert, dass sie stolz sind auf ihre Firma. Der BMW verkauft sich gut, die schreiben schwarze Zahlen und die Arbeiter dieser Firma sind stolz auf ihre Firma. Nun weiß man, es ist im juristischen Sinne nicht ihre Firma. Sie sind gar kein Eigentümer. Sie sind Lohnempfänger. Und wenn BMWs sich so gut verkauft haben, rührt das daher, dass sie dasselbe machen, was VW auch macht. Sie fordern viel Leistung für möglichst wenig Geld ein und verschärfen das permanent. Das weiß man doch. So. Die Tatsache, dass der Arbeiter dem Auto nahe steht, im Unterschied zum Vaterland, die macht den Übergang, stolz auf seine Firma zu sein, kein bisschen naheliegender oder plausibler. Denn im Prinzip begeht ein Arbeiter, der stolz auf seine Firma ist, logisch gesehen denselben Fehler wie der Nationalist, der stolz auf sein Land ist. Er empfindet und fühlt sich nämlich als Teilhaber und Mitnutznießer am Erfolg einer Sache, die ihn schädigt und die er mit seiner Leistung füttert. Wenn er denn, das so gesagt hat, dass ihn schädigt, manche Leute sind halt die Alternative, wenn ich bei BMW arbeite, kriege ich so und so viel, und wenn ich als Landmaschinenmechaniker in Schiering arbeite, kriege ich so und so viel und habe keinen Waschstelle und habe Tag zu gehen und muss selber fahren, weil BMW holt mich schon so schön ab. Aber jetzt siehst du, schau mal, was du jetzt zusammenfasst, ja? Es besteht darin, dass ein Mensch, der also diese Empfindung wirklich hat und sagt, ich bin stolz auf meine Firma, es geschafft hat, das, was ich die Zumutungen nenne, als von mir aus vergleichsweise Vorteile auszumalen. Er sagt, ja, als Landmaschinenfuzzi, da müsste ich jeden Morgen noch viel früher antreten und hätte solche Schwielen und noch viel weniger Geld. Diese Logik, die ist bei jedem Nationalisten genauso gut am Werk. Du kannst sagen, naja gut, wie lebt sich in Deutschland? Naja, wenn ich mal nach Indien schaue, diese abgemagerten Kühe in den Straßen, die Leute haben nichts auf dem Teller, da ist es doch hier in der U-Bahn vergleichsweise gemütlich und komfortabel und geheizt sind die Räume auch. Schon hast du mit dieser Reflexion eigentlich Material präsentiert für den verkehrten Gedanken, den ich vorhin ausgeführt habe. Du nimmst das, was dir als Verhältnis, als Lebensverhältnis aufoktroyiert wird, als eine für dich brauchbare Leistung. Und das tut man mit solchen Überlegungen, wie du sie jetzt wie selbstverständlich zitierst. Du vergleichst mit schlechteren Umständen. Schon ist der eigene rosig. Aber im Prinzip hast du das Argument damit gedacht. Das, wo ich bin, wo es mich hinverschlagen hat, die Firma genauso wie das Land, ist etwas für mich Gutes. Und wenn das für mich gut ist, dann unterstütze ich es. Auch mit meiner Leistung, auch mit meinen Opfern. Und weil ich das getan habe, weil ich der Förderer von dem bin, was mir gut tut, kann ich auch stolz sein auf das Ansehen, das das in der Welt genießt. So. So wird es gehen. So geht das. Und du hast gerade so quasi wie selbstverständlich eine Technik zitiert, mit denen es Leuten so leicht gelingt, die Härten ihres Erwerbslebens wie einen vergleichsweisen Vorteil hinzustellen. Man muss sich nur mit dem nackten Neger vergleichen, schon ist alles Gold. Man könnte sich aber auch anders vergleichen. Man hat sich jetzt mal wie so weit denken und will sich ja müde machen. Also, das heißt ja immer viel Arbeit, wenn wir über den eigenen Tellerrand hinausdenken. Weißt du, das entzweit uns und die vielen Fußballfans nicht, was die an Mühen auf sich nehmen, um die Nächte durchzusaufen, um sich mit wildfremden Leuten zu prügeln, die langen Zugfahrten, das viele Geld, was sie sparen, um das alles diesen Stadionwächtern in den Rachen zu werfen. Die nehmen sehr, sehr viel Mühe auf sich. Fans sind nicht faul. Ja, die sind fleißig fürs Falsche. Vor allem wirklich 6 Monate oder 6 Wochen dauert die WM. Alle Daten, alle Fakten, alle Spiele, alle Namen. Und rezitieren, wenn man mit ihnen mal einen Tag lang ordentlich an einem Projektteam arbeiten will. Oh, da kennen wir uns nicht aus. Na, das können wir nicht mehr. Also die schaffen, sich auf irgendwas zu konzentrieren, beim Fußball. Da wissen sie alles. Und 6 Wochen an einem Projektteam. Aber mal was anderes machen, was irgendwie praktisch oder sinnvoll wäre. Ja, aber weißt du, was das ist? Muss ich jetzt mal die Fans in Schutz nehmen? Nee. Doch. Oh, weil deine Erläuterung eigentlich nur eines beweist. Die Aufmerksamkeit wird durch das Interesse geschärft. Ja, wenn sie Interesse an der Sache haben, Fußball, dann lesen sie viel, dann lernen sie viel, dann merken sie sich viel. Aber wenn sie von irgend so einem Betriebsvorsteher in eine Weiterbildung zitiert werden oder in einer Ausbildung, an der sie kein Interesse haben, weil sie wissen, dass sie ausgenommen werden und dabei nichts gewinnen können, dann ist auch die Aufmerksamkeit und der Wille zum Lernen nicht arg groß. Und darüber würde ich mich jetzt nicht wundern. Und das würde ich nicht dem Fan, sondern dem Betrieb zum Vorwurf machen. Interessemäßig, mir ist jetzt zum Süddeutschen Artikel dennoch, ne, sozusagen, der letzte Inhalt zu dem Pro-West eingesetzt. Also ich mache es jetzt einfach. Bitte sagen, damit, ja. Dann will ich es loswerden. Ich wäre ja auch froh, dann müsste ich mich recherchieren. Du bist ja auch von dieser Arbeit. Ich hätte es dann auch von der Backe, ja. Also, dieser Pet Shop Song, Pet Shop Boys Song, der Go West, den haben die Schalker irgendwie in den 90ern übernommen und das, der hieß dann, steh auf, wenn du ein Schalker bist, steh auf, wenn du ein Schalker bist. Okay, ist dann jetzt übernommen worden, weiterhin im Rahmen der Weltmeisterschaft, steh auf, wenn du ein Deutscher bist. Und so passt es jetzt auch, ne? Dass die das zu Ende auch immer noch stehen. Ich bin zwar im Pet Shop Boys Song, ne? Aber in the mind ist natürlich immer, steh auf, wenn du ein Deutscher bist. Ne? Wobei es interessant wäre zu verfolgen, ob sie bei jedem Spiel oder bloß bei deutschen Spielen. Ja, ich habe es gerade auch gesehen. Ich weiß nicht mehr, dass ich Ghana, Togo gegen eine andere Mannschaft gespielt habe. Passt auf jeden Fall natürlich schon zu diesem ganzen Moment, der auch vorher ausgeführt worden ist, dass also ein patriotischer Gedanke da wirklich nochmal zum Schluss gegeben wird. Dann müssen wir die guten Dürfnisse also, nach Westen gehen und die. Nee, also anders, wie gesagt, steh auf, wenn du ein Deutscher bist. Und da wird genau dieses Wir-Gefühl halt nochmal gegeben. Okay, das würde passen.